Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 109. Hallo Thomas. Guten Tag, jetzt muss ich das mal überlegen. Ach Gottchen. Ich hab nur Armbanduhr. Herrlich. Wir haben so lange nicht aufgenommen, ich wusste nicht mal, was ich sagen muss. Ja. Na, das war ja ein perfekter Anfang. Heute sind wir wieder Alter da. Wird man auch schon mal ein bisschen vergesslicher. Ja, wir merken das schon. Ja, letzte Woche konnten wir leider nicht ausnehmen. Ja, ich bin auch schon durcheinander. Letzte Woche konnten wir leider nicht aufnehmen. Guck mal deine Sätze ordentlich formulieren. Ja, letzte Woche konnten wir leider nicht aufnehmen, doch diese Woche sind wir wieder da. Hurra, hurra, hurra. Und wir machen jetzt die ganze Sendung in Reimform. Ja, wenn du meinst, viel Spaß dabei. Du musst aber auch mal in Reim. Nee, ich kann nicht gut reimen. Ich muss hier meine Notizen sammeln. Heute wollten wir uns ja über die ganzen Make-A-Wish Werbevideos der WWE unterhalten. Ja, das ist aber ja immer das Gleiche gewesen. Im Kontext mit der Wahl von Linda McMahon oder vielmehr mit dem Wahlkampf von Linda McMahon. Aha. So, ich muss jetzt erstmal meine ganzen Notizen hier ordnen. Ich fühle mich heute extrem professionell mit meinen ganzen Blättern hier, wenn ich die jetzt noch hier so schön hin und her. Ich bin froh, dass du Notizen hast. Ich habe keine einzige Notiz, nicht mal von Helen Essel. Was? Aber du hast doch Sternebewertung, oder? Aber ich hab das geguckt. Bist du noch dran? Ja, natürlich. Warum sollte ich weg sein? Ich habe gerade so ein Rauschen gehört in der Leitung. Ich habe das zwar geguckt, habe aber keine Notizen gemacht, aber Sternebewertung habe ich alle im Kopf. Ja, das heißt also auf Hochdeutsch, ich muss meine Sternewertung sagen und Thomas denkt sich dann was aus. Ich kann auch zuerst meine Sternewertung sagen. Oh, das ist gut, ja, dann machen wir das so. So, aus welchem Staat, Bundesstaat oder sonst woher kam denn Hell in a Cell? Ich hab das ehrlich. Sind wir jetzt schon so weit? Ja, natürlich, damit beginnen wir. Ach so, ich dachte, wir machen heute noch den großen Stockcar-Challenge-Tipp. Ja, aber da wir ein Wrestling-Podcast sind und beim Wrestling hier auf jeden Fall wissen, was wir besprechen müssen, machen wir das zuerst und danach können wir uns dann von mir aus 2 Stunden lang über sonst welche Themen unterhalten. Dann können wir auch die Zeit von letzter Woche aufholen. Weißt du eigentlich, bei ProSieben war ja neulich mal in dieser Sendung der Murat Bosporus, womit wir ja dann beim Wrestling wären, ob der heute da auch bei der Stockcar-Challenge dabei ist? Nee, das glaube ich nicht. Der war aber auf jeden Fall bei es gibt ja jetzt diese GSW-Shows, die auf MTV. MTV wird übrigens auch hier so ein Pay-TV senden im Januar. Bei meinem Video kann man sich GSW Courage angucken. Ich habe da mal in die erste Folge so eine Dreiviertelstunde reingeguckt. Was kann man sich angucken? Wie heißt die Sendung von GSW? GSW Courage nennt sich die. Ach, Courage. Mut, quasi. Ja. Du hast da anscheinend nicht reingeguckt, wie ich das mal so interpretiere. Nee, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, ich weiß nur. Kann passieren. Ich glaube, ich habe mal. War nicht das eine Match, was es mal auf Ringside gab, was von Bruns kommentiert war? War das nicht auch GSW? Ja, das ist allerdings schon ein bisschen her. Nee, es gibt ja jetzt diese TV-Shows. Mittlerweile läuft da wohl sogar schon die 4. Und jetzt an diesem Wochenende ist wohl irgendein GSW Pay-Per-View. Oder Großveranstaltung Pay-Per-View ist es ja in dem Sinne nicht richtig in Berlin. Ich habe also die erste Sendung habe ich so ein bisschen geguckt, die war ganz nett, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, jetzt die nächsten 3 Sendungen oder auch noch zu gucken. War Echo Fresh mit dabei, bei dem, was du gesehen hast? Echo Fresh habe ich nicht gesehen, aber ich habe Murat gesehen. Ja, Echo der hatte Fresh so ein kurzes Jobber-Match. Das ist so richtig, ne? Ich weiß ja, dass der bei einer Liga, ja genau, der ist doch für den Murat direkt auch der Manager gewesen. Mhm. Genau. Wo ich hab aber den Echo Fresh, den habe ich letztens, ich glaube Donnerstagabend könnte das gewesen sein, habe ich den auf ProSieben gesehen, bei diesem Deutschland gegen Türkei Duell, diesem Wissensduell, da war Echo Fresh. Das war Sat.1. Oh, Thomas hat das also auch geguckt. Ich habe das nicht gesehen, ich habe nur, weil da war ich auf Dienstreise im Hotel, kurz vor Frühstarten gesehen und dann habe ich aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte Nachrichten oder irgendwie sowas geguckt. Ja, Thomas versteht das ganz gut zu verdecken, was für einen Schund er guckt. Ich weiß nicht, war das Schund, die Sendung? Also weiß nicht, es ging, ich bin dabei eingeschlafen, aber das hat auch nicht viel zu bedeuten. Ich habe den Kerner gesehen und den kenne ich nicht gut ab. Deshalb habe ich dann weitergeschaltet und mir das nicht angeguckt. Ja. Vielleicht war das nur ganz. Du hast nichts Weltbewegendes verpasst. Vielleicht war es eine super Sendung, ich kann es nicht sagen. Nö. Naja. Ja, der ist mir extrem unsympathisch und deshalb gucken wir die Sendung mit denen nicht an. Bin ich gerade am überlegen, ob dieses Rauschen von dem Laptop kommt oder von draußen vom Wind, aber es kommt vom Laptop. So, Hell in a Cell 2010, Thomas. Weißt du denn jetzt endlich, von wo das kam? Sonst müssen wir das hier glatt mal nachgucken. Moonsault ist dein Freund. So. Ich muss gerade mal überlegen. Also es fällt mir auf Anhieb so ohne weiteres nicht ein. Es war, also bei dem Pay-Per-View davor war es ja einfacher, weil Chicago. Ist ja im Tank, aber ich glaube, so eine Sequenz hatten wir bei diesem. So, es war aus dem American Airlines Center in Dallas, Texas und es fand am 3. Oktober statt. Wollte ich gerade sagen. Ja. Also Thomas ist heute sehr, sehr witzig. Erst meinte er, die Sendung läuft auf Sat.1, aber nee, geguckt habe ich es ja nicht. Und die Sendung lief auf Sat.1. Ja. Hell in a Cell 2010 aus Dallas, Texas. Da war unter anderem auch WrestleMania 25 in Texas, in Houston. Und da gab es ja auch mal eine schöne Fernsehsendung namens Dallas. Ja, das ist auch natürlich richtig. Mit J.R. Ewing, da wollen sie ja jetzt einen Kinofilm rausmachen. Ja, kommt die Serie selber nicht wieder. Ich hatte das in der Zeitung gesehen, ich habe es dann aber überlesen. Mich das nicht das so sehr interessierte. Ich glaube, mal dienstags oder montags um 4:10. Aha. Wollen wir mal anfangen? Das war im Prinzip ja auch eine klassische Wrestling-Serie. Bobby Ewing gegen JR. Bobby als Babyface und JR als Heel. Ah. So, Will, lass uns mal anfangen hier. Hey, das ist ja 2010 aus Dallas, Texas weiterhin. Es beginnt. Jetzt sollten wir zuerst was zu dem Entrance-Set sagen. Zu dem Entrance-Set? Ja, das war, oh ja, das spielt ja später noch eine Rolle. Das war ja, weil Hell in a Cell war, mit so, ja, quasi am Entrance-Set. Ja, mit so Käfigwänden, so, ja, nicht ganz so stabil, aber es sollte schon, es sollte Käfigwände sein. Und oben hangen, glaube ich, auch drei so so eckige Käfiggebilde, etwas kleiner. Irgendwie da, ich weiß nicht mehr genau, aber... Müssen wir mal ein Licht anmachen? So, sehr schön. Dunkel bei euch, wenn du sagst Licht anmachen. Also hier ist ja, der Schreibtisch, der ist ja in der dunkelsten Ecke, steht der ja. Der steht ja so weit weg vom Fenster wie irgendwie nur möglich. Davon her ist das hier schon ein bisschen dunkel. Aber es ist strahlend blauer Himmel. Aber kalt. Oder hast du diese Jalousien zu? Nee, die sind auch relativ weit oben. So, wir beginnen mit dem ersten Match, dem Opener of the Night. Es geht um den United States Title und es ist ein Submissions Count Anywhere Triple Threat Match. Schon mal ein interessanter Titel. Das hat sich der GM bei der Raw zuvor, wir konnten da ja mal ein bisschen drauf eingehen, denn letzte Woche hatten wir ja keine Sendung. Hat sich der GM in der Sendung zuvor ausgedacht, da gab es nämlich irgendwie was, ich glaube ein Match zwischen, gab es da ein Match zwischen Miss und John Morrison. Miss gegen John Morrison, dabei war Alex Riley der Griff dann nach dem Match in diesen Brawlern und Daniel Bryan kam dann noch und dann hat der GM halt ein Match zwischen John Morrison, Daniel Bryan und Miss für den Pay-Per-View festgesetzt und passend zu dem Label-Lock von Daniel Bryan ist das Ganze ein Submissions-Match und zwar Count Anywhere, also die Submissions können überall in der ganzen Arena verstreut angesetzt werden. Ja, was vom Booking her natürlich ein bisschen albern ist, weil John Morrison hat ja eigentlich keinen bekannten Aufgabegriff und dann John Morrison in ein Aufgabematch zu stecken, ist ein bisschen komisch und ja, Miz hat ja an sich auch keinen richtigen Aufgabegriff. Das ist schon ein bisschen eigentümlich vom Booking. Ja, es ist halt ein GM, der sich stark für Daniel Bryan einsetzt. Der GM, der setzt sich überhaupt gerne für Leute ein, habe ich so gemerkt. Habe ich so also, das Gefühl. Können wir jetzt dann daraus schließen, dass aufgrund dessen der GM, der nicht Michael Cole ist, was ja eine Zeit so die Gerüchte waren, dass das Michael Cole ist. Und der kann ja Daniel Bryan nicht ab. Daniel, also Michael Cole wird es auf jeden Fall nicht sein. Die Frage ist, ob es Stone Cold ist. Stone Colds Nackenverletzung oder Nacken ist jetzt wohl zu 100% wieder verheilt angeblich und ein Wrestling-Comeback. Tja, man weiß nicht, ob da noch was kommt. Ja. Das nur dazu kurz. So, dann wollen wir zu dem Match kommen. Ja, es wurde auf da jeden war Fall. Das beste Match des Abends, ne? Was? Da war auf jeden Fall mal das beste Match des Abends. Nee, das zweitbeste. Ja, dann sind wir ja ziemlich nah dran, aber für mich war es das Beste. Ich muss sagen, ich bin mit der Meinung, ich habe das schon mal gesagt, sehr nah immer am Pro Wrestling Torch. Die sehen das nämlich immer genauso wie ich, interessanterweise. Die schreiben das wahrscheinlich bei dir ab. Ja, natürlich. Ich schreibe ja auch gar nichts, aber egal. Mir ist es sehr interessant. Bei Moonsault wurde das nämlich. Kannst gar nicht schreiben. Bei Moonsault, ganz interessant. Ich habe direkt nach dem Pay-Per-View, wenn ich durch bin, gucke ich immer direkt einmal bei Moonsault. Da gibt es ja immer diese Abstimmung über die Noten zum Pay-Per-View und was ich interessant finde, immer zum Match des Abends. Und die haben als Match des Abends Wade Barrett gegen John Cena am meisten da abgewotet, abgestimmt. Mir aber auch gut vorstellen, obwohl das technisch auf jeden Fall nicht das beste Match des Abends war, war das natürlich von der Storyline und auch für mich war das vom Ergebnis her durchaus überraschend. Vom Ergebnis war das sicherlich das, sag ich mal, wichtigste Match des Abends. Ja, und Aber genau über das meiner Meinung nach Ergebnis trotzdem nicht das Beste. und über genau das Ergebnis war ich auch gespoilert. Als einziges. Nee, ich nicht. Kann passieren. Das Kann hat mich also, passieren. das hat mich auch richtig überrascht und auch ein bisschen schockiert. So, wir wollen jetzt aber zu dem Match kommen. Submissions Count Anywhere. Ja, es wurden die Submissions. Ich mache mal ganz schnell das Fenster zu. Das ist hier eine Lautstärke. Das ist schlimm. Ja, gut, Thomas, wenn man nicht sagt. da Autobahn wohnt, ne? Ja, natürlich. Nee, die Leute mähen hier lautstark den Rasen. Sagt mal was zu dem Submissions Count Anywhere Match. Das war ein sehr, sehr gutes Match, aber frag mich nicht nach den Details. Also ich weiß, wie war denn das nochmal? Das ist ja schon wieder so lange her. Also es wurde auf jeden Fall passend zu diesem Match-Gimmick, was ja gut war, quer durch die Arena gekämpft und es gab dann zum Beispiel Also mitten, am meisten. es gibt ja in diesem Publikum wenn man da hochsteigt, diese Treppengeländer. Die gibt's übrigens, gibt's die in den deutschen Arenen auch? Nee, ne? In einigen Arenen schon. Ja, aber nicht in allen. Nee, auf jeden Fall gab's da dann noch ganz schöne Griffe. Also das war schon ganz schön gemacht. Und am Ende waren die dann wieder auf dem Entrance-Set und da hat John Morrison dann, ja, wie schon bei Raw, nur diesmal da von diesem Käfig geschmückten Dingens da wieder so ein Crossbody runtergezeigt. Das war sehr schön. Genau, was ein bisschen blöd war da von dem Aufmachen ist, dass vorher The Miz dieses Skull-Crashing-Finale gegen ihn auf dem Boden da gezeigt hat und dass John Morrison dann relativ schnell wieder davon aufgestanden ist und da hochgeklettert ist. So als wenn der Finisher von Miz irgendwie überhaupt keine Probleme macht. Das war nicht so gut gemacht. Da hätten sie entweder Skull-Crushing-Finale danach oder irgendwie mehr Zeit dazwischen machen müssen. Das fiel mir gar nicht auf und daraus schließe ich, das war genug Zeit dazwischen. Das waren circa 30 Sekunden. Ja, das kann nicht sein. Das ist aber so. Nee, nee, so schnell können die sich da nicht hin und her bewegen. Das glaube ich nicht. Ich kann ja mal die Zeit stoppen. Nein, das werde ich nicht tun. Ja, mach du mal. Als reine Bestätigung, dass ich weiß, dass ich das Richtige sage, werde ich das natürlich nicht tun. Es war auf jeden Fall sehr schön. Es gab innovative Moves. Ich habe das schon mit diesem Treppengeländer genannt und gewonnen hat Daniel Bryan am Ende. Ich glaube durch den Labellock. Ich kann es jetzt aber nicht sicher sagen. Labellock gegen The Mist, glaube ich, wieder, ne? Oh ja, es war genau vorne, direkt auf der Rampe war der Labellock. Genau auf der Rampe vorne. Direkt am Entrance-Set, wo die Leute sonst rauskommen. Ja, sehr Auch schönes fand ich auch Finish. als Ergebnis sehr, sehr gut. Ja, Daniel Bryan weiterhin Champion. Ja, finde ich sehr schön, war gutes Finish, war gutes Match. Ja, von ihm das zweitbeste Match an diesem Abend. Und überraschenderweise hat Michael Cole am Ende dann gesagt, ja, jetzt hat er ja zum zweiten Mal klar gewonnen, also ganz so schlecht, wie ich dachte, kann er dann noch nicht sein. Ja, so ist das. Ja, 13 Minuten 34 von mir, dieses Match hat also genug Zeit bekommen. Für so einen Opener, war gut. War von der Zeit genau richtig, also ich wurde nicht gelangweilt und es war wirklich perfekt. Deine Bewertung. Ich würde dem Ganzen 3,75 Sterne geben. Ich habe dem Match 3,5 Sterne gegeben. Heute wieder mit Tee. Um diese Zeit? Ja, ich habe mir gerade so eine Tee war vor große, 7 Stunden dicke Tasse. genug. Ja, da mache ich ja nichts. Da Jetzt mache ich ja könnten die nichts. Leute natürlich dadurch schließen, wann wir aufgenommen haben. Ja, es ist jetzt genau, also meine Uhr ist nicht zeitgenau. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Mist. Ich muss jetzt ganz kurz warten, damit ich das hier jetzt sagen kann. Es ist jetzt 17:18 Uhr. Sekunden genau, 17:18 Uhr. Das ist auch bei meinen beiden Uhren jetzt auch. Aber ich habe auch so Funkuhren bis Das auf. spricht davon, wie pünktlich Thomas doch immer anruft. Haha. Ja. und wie lange wir zuvor noch gesprochen haben. Kann man mal sehen. Und wir sind jetzt schon im ersten Match vom Pay-Per-View. Ja, wir haben 6 Matches mal 10 Minuten, also die Saison, die wird sehr lange. Das macht aber nichts. Also ich habe heute eigentlich ziemlich viel Zeit, es sind ja jetzt auch die Ferien angefangen. Was steht denn eigentlich noch auf dem Programm? Dies. Machen wir denn außer Hell in a Cell heute noch? Du hast gar nicht das Inhaltsverzeichnis am Anfang gesagt. Ja, stimmt, müssen wir das noch schnell nachholen. Ich werde mir das mal aufschreiben, nee, werde ich nicht, ich bin zu faul. Hell in a Cell. Dann werden wir schnell über Raw, unsere Lieblingssendung NXT und SmackDown blicken. Dann, so, also Raw habe ich, gucke ich jetzt gerade noch schnell ohne Ton die Battle Royale. Super. Den Rest habe ich gesehen. Ich kenne aber das Ergebnis schon. NXT und SmackDown habe ich noch nicht gesehen. Hm? SmackDown werde ich mir wahrscheinlich morgen angucken. Dafür habe ich heute noch. Du musst NXT gucken. Das ist eine Wahnsinnssendung. Kannst du mir ja dann verraten. Was ist unsere Lieblingssendung? Das musst du ja aber gucken. Lieber erst NXT gucken soll, dann gucke ich erst NXT. Du kannst mir aber trotzdem ruhig was zu SmackDown und NXT erzählen. Also, du musst NXT gucken, das war der Wahnsinn. Ja, kann ich auch ruhig gespoilert gucken. Bist du noch da? Ja, natürlich. Warum sollte ich weg sein? Hat wieder geknackt. Ja, ja. Dafür habe ich Impact heute geguckt. Da will ich. Oh ja, das ist natürlich ein perfekter Ersatz für unsere Lieblingssendung NXT. Da werde ich nachher einen Satz zu sagen. So, ja, ein Satz reicht auch. Also theoretisch würde auch ein halber Satz ohne Grammatik reichen. Ach, übrigens. Wenn du zu Impact sagst, noch, schlecht, das reicht eigentlich auch schon. Nach den Weeklies machen wir dann noch Bound for Glory-Tipp. Ja, ich wollte ja gerade unser Inhaltsverzeichnis weiter sagen. Dann machen wir ein Bound for Glory-Tippspiel, und zwar ein schnelles. Und dann machen wir unsere Samstag-Sonntag-Rewind-Gesprächsrunde. Was passiert an diesem Wochenende noch? Was muss man sich im Fernsehen noch angucken? Was werden wir noch tun? Was passiert da noch so? Ja. Ja. Lass uns mal weitermachen mit dem Kommentar zum ersten Match sagen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben und über Hell in a Cell, da haben wir ja gesagt, ja, das ist ja ein bisschen blöd, dass bei Hell in a Cell tatsächlich jedes Match. Ja, das habe ich danach dann auch noch gemerkt und ich hatte. Das ist bei diesem Hell in a Cell nicht der Fall gewesen. Nee, das war beim vorigen auch nicht, denn ich hatte danach noch Bilder gesehen. Also es war beim letzten Mal waren die zwei World Title Matches, das war einmal John Cena gegen Randy Orton und CM Punk gegen Undertaker. Das war übrigens auch der Opener im Hell in a Cell und dann noch der Main Event Legacy gegen DX. Alles andere war auch ohne den Käfig und bei diesem Pay-Per-View hat man sich ja dazu entschlossen, nur die beiden Titel-Matches im Käfig zu zeigen. Ich muss sagen, insgesamt war das auch nicht so schlimm. Das war eher positiv, obwohl ja. Die beiden, kommen wir nachher zu. Also ich hätte statt Undertaker gegen Kane eher Wade Barrett gegen John Cena in den Käfig verfrachtet, weil das hätte auch wirklich Sinn gemacht, aber egal. Ja, hast du auch wieder recht. Mit Eingreifen von NXT und so. Ja. Das hat sicherlich eher mehr Sinn gemacht, aber da gab es natürlich die Stipulation. Aber gut, machen wir weiter. Ja, dann kam das Hell in a Cell. Das kam schon der Raw Main Event. Ja, der Raw Main Event. Ich war überrascht, dass es jetzt schon kam. Das Hell in a Cell Match um den WWE Championship Title. Sheamus trifft auf den Champion Randy Orton. An der Stelle, als das Match begann, waren so 30 Minuten plus vorüber. Mhm. Ja, das Match mussten sie natürlich so früh schon machen, damit sie zwischen den beiden Hell in a Cell Matches ausreichend Zeit hatten. Das ist richtig. Ich hätte dieses Match eher in den Main Event gepackt. Von Storyline hätte es nicht gepasst, aber rein von dem Match her hätte ich das in den Main Event verfrachtet. Also meistens ist ja auch das Raw-Match Main-Event, das ist ja meistens auch besser so und in dem Fall an der TK Kane wäre es auch besser so gewesen, aber ich vermute mal, dass sie sagen, Undertaker ist doch so wichtig, dass wir den jetzt. Ja, es lag an der Storyline. Wenn diese Storyline, die da gezeigt wurde, jetzt direkt nach einer halben Stunde schon gezeigt hätte, ich glaube, das hätte nicht so die Wirkung gezeigt. Das wollte man dann doch schon als Highlight des Pay-Per-Views bringen, so als der Höhepunkt. Wichtigste. Genau. Obwohl Sache. Man ja meistens lieber am Ende ein Match hat, wo Babyface gewinnt. Ja. Weil sie ja die Leute glücklich nach Hause schicken wollen. Ja, vor allem natürlich die Kinder. Wobei Rey Mysterio hier gar nicht dabei war, also davon her die Kinder, die haben wohl Pech gehabt. Ja. Ja, Sheamus gegen Randy Orton, den Match hatten wir zuvor, also wir hatten ja kein Tippspiel gemacht, seit langer Zeit. Ich war richtig, also als ich an dem Sonntag den Pay-Per-View geguckt habe, das war schon irgendwie komisch, weil zu so einem Pay-Per-View gucken, gehört jetzt normalerweise immer auch schon dieses Tippen. Es grenzt so ein bisschen an unvorbereitetes Gucken. Ich hatte auch keine hohen Erwartungen im Pay-Per-View, dafür wurden dann die Erwartungen wenigstens übertroffen. Das war dann das Positive. Ja. Hab den Pay-Per-View übrigens auch, seit ganz, ganz langer Zeit auch mal wieder in zwei Teilen geguckt. Also ich habe die letzte Stunde erst einen Tag später geguckt, weil das wäre sonst zu spät bei mir geworden. Ja, ich hatte da auch Nachmittagsunterricht. Ich war auch kurz davor, den Main Event zu verschieben. Auf den nächsten Tag, aber ich dachte, nee, guck mal jetzt durch, dann hast du das geschafft. So, wir reden und reden heute. Es ist der Wahnsinn, aber es ist auch irgendwie schön. Sheamus gegen Randy Orton, ein Match, das wir zuvor auch schon recht viel zugetraut hatten. Randy Orton ist so eine Sache, aber Sheamus hat mir schon gesagt, na, das könnte schon recht gut werden und genau das ist eingetroffen. Es war, also anfangs war es noch so ein bisschen, naja, aber es wurde dann genauso, wie wir gesagt haben, es wurde eine Schlacht. Finisher nach Finisher, dann lag der eine draußen und konnte nicht gepinnt werden, der Pinfall ging nur bis zwei und so weiter und so fort. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ringtreppe. Was? Ja, Ringtreppe, das. Ringtreppe kam zum Einsatz. Ja, da kam dann ja der Pinfall auch mit entstande, denn am Ende hat Randy Orton Sheamus auf die Ringtreppe einen RKO verpasst und das dürfte auch von den Orten selber recht schmerzhaft gewesen sein, da er da Sah ziemlich mit fies aus. Kopf, Rücken noch stark draufgeprallt ist. Das ist bestimmt nicht so schön. Bei dem Match dachte ich so ein bisschen, das wäre gut gewesen, wenn sie diese Regel da mit keinem Blut nicht gehabt Ja, hätten. das stimmt. Das hat der Torch auch geschrieben. Und das dachte ich auch. Also, das war schon eine Schlacht. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen Blut und so mit reingebracht hätte, dann ja, dann wäre das schon über 4 Sterne gekommen und dann wäre das vielleicht durchaus so ein Jahreskandidat gewesen, denn dann hätte das alles noch viel dramatischer gewirkt. Vor allen Dingen, das hätten sie bei Sheamus, der hat ja so eine super helle Ja, Haut. das hätte super ausgesehen. Da hätten sie den, wenn sie dem so ein bisschen Blut über den Körper, also bei den Haaren ist das ja nicht so gut, weil er ja so rötliche Genau, Haare. und wenn er dann am Ende nach dem Aber RKO da wenn sie auf das dieser. unten laufen lassen, das hätte schon gut ausgesehen. Ja, und wenn er dann am Ende da nach diesem RKO auf der Ringtreppe blutüberströmt liegt und Randy Orton da dann auf die Ecke geht mit seinem und da dann jubelt und man hinten im Hintergrund da noch den Sheamus so blutüberströmt liegen sieht, das hätte schon Eindruck gemacht. Schade, auch wenn das jetzt alles ein bisschen blutrünstig klingt, aber gehört halt zu Hell in a Cell auch ein bisschen. Wir sind keine Kannibalen. Ich auf jeden Fall nicht. Also Aber mit Thomas weiß ich das nicht so genau. ist ja trotzdem so, eines der Hell in a Cell Matches, das mir am besten in Erinnerung bleibt, ist halt immer Undertaker gegen Brock Lesnar und das hat natürlich damit zu tun, dass sie da so übelst geblutet haben. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war No Mercy 2002. Das ist auf der ersten Undertaker, nee, auf der ersten, nicht auf dem 3, Undertaker 3-DVD-Set, dem ersten von ihm. Nicht auf dem neuen jetzt, wobei das da wahrscheinlich auch nochmal drauf ist. Das war wirklich ein sehr gutes Match. Und natürlich Undertaker gegen Mankind. Das, Brock Lesnar gegen Undertaker. Ich habe ja die No Mercy 2002 DVD, also von dem Pay-Per-View. Und dieses Match habe ich mal einem Arbeitskollegen hier gezeigt. Ich glaube, da waren wir auf dem Weg zu irgendeinem Konzert und da hier in der Nähe, als es hier das Nashville noch gab. Und dann habe ich ihm vorher mal diesen Pay-Per-View gezeigt. Das hat ihm nicht so gut gefallen mit dem ganzen Blut. Das fand er schon ziemlich schief. Also das ist für jemanden, der kein Wrestling guckt und das nicht begreift, dass das alles relativ harmlos ist und dass das auch nicht gefährlich ist, ist das dann doch schon ein bisschen komisch. Ich spiele mit dem Gedanken, mir das Match irgendwie morgen nochmal anzugucken. Ich habe die DVD ja noch. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Match. Ich glaube, Ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich wieder ein das bisschen, nehme ich auch mal wieder an. in letzter Zeit habe ich jetzt auf eine DVD zurückgegriffen, die ich mir von einer, ja, von noch nicht so langer Zeit, aber schon ein bisschen zurückgekauft hatte, nämlich die 100 besten Momente von SmackDown. Da haben wir jetzt mal ein bisschen weiter geguckt. Also da werden auch einige Sachen gezeigt, wenn sie die heute machen würden, da würde es auch Skandale geben. Ich habe hier auch noch die December to Dismember Sternewertung. Können wir auch noch besprechen. Ja, das war ein Skandal. Guter hier Da hast du mir hier den Auftrag erteilt, December to Dismember zu gucken. 2 Stunden und 15 Minuten eines furchtbaren Pay-Per-Views. Das wirklich so lange, warte, ich habe die DVD hier direkt am Schreibtisch. Ich habe die hier so nah wie möglich stehen, fast ganz an der Ecke. Es sind aber 2 Stunden und 36 Minuten, muss ich das mal verbessern. Und es ist auf diesem Pay-Per-View glücklicherweise auch nicht viel Bonusmaterial drauf. Davon her war es sogar noch mehr. Der Pay-Per-View selber ist nur 2,15. denn die DVD, da ist noch ein Bonus drauf. Oh ja, hier, Post-Chamber-Interviews, RVD, Hardcore, CM Punk, Taz, Lashley, Big Show und Rematch for the ECW Championship, Bobby Lashley gegen Big Show. Genau, aber der eigentliche Pay-Per-View ist nur 2015, das war ja damals unter anderem auch einer der Skandale. Ja. Ja, das ist eine schöne DVD gewesen, die werde ich auf jeden Fall bis sonst wann behalten, denn die wird bestimmt nicht mehr hergestellt und nicht, dass die WWE später sagen kann, nee, das gab's auch nie. Ich komm dann immer mit meiner DVD gezückt und sag hier. Verkaufen. Nee, Thomas, das darf man nicht. So, du wolltest mal noch was zu der Sternewertung zu Randy Orton gegen Sheamus. Haben wir schon erzählt, dass Randy Orton gewonnen hat? Ja, durch den RKO auf die Ringtreppe. Ja, fantastisches Match. War sehr schön, war mein Match of the Night. Und ja, es war eine Schlacht, es war genau das, was ich haben wollte. Mit Blut wäre es fantastisch gewesen, so war es auch fantastisch. Nee, es war wirklich sehr gut. 22 Minuten 51, also das längste Match des Abends, glücklicherweise, es war wirklich gut. Also ich kann mich nur immer wieder wiederholen, es war fantastisch. 3,75 Sterne. Ja, würde ich auch geben. Ja, übrigens, an der Stelle waren dann auch so Ich hätte erwartet, dass du 4 Sterne gibst. Mhm. Aber stimmt, du hattest mir auch eine Mail geschickt, dass deine höchste Wertung 3,75 ist. Geht ja dann nicht. Korrekt. An der Stelle waren dann übrigens auch so ungefähr eine Stunde vorbei. Man kann also sagen, die zwei besten Matches, die waren in der ersten Stunde. Das ist schon recht interessant. Die erste Stunde war hervorragend. Ja, also da dachte ich auch, super. Oh, das wird jetzt vielleicht sogar einer der besten Pay-Per-Views des Jahres. Ja. Ja, das wurde es dann nicht so. Ja, dann noch ging es, glaube ich, okay weiter. Ich weiß im Moment gar nicht genau, was war denn das nächste. Das nächste? Alberto Del Rio kam raus. Achso, ja, das war nur ein Segment, aber das Match, was danach kam, war okay. Ja, das Match, was daraus dann folgte vom GM. Das GM-Pult war auch dabei, glaube ich, ne? Das war bei dem Pay-Per-View. Pult war auch dabei, was jetzt kam, war eigentlich ein typischer Smackdown-Engel im Pay-Per-View. Das ist natürlich so für die Zuschauer ein bisschen kritisch. Ja, man hatte wirklich ein paar wenig Matches für diesen Abend. Fünf Matches hatte man, dazu ein Divas-Match, was natürlich nicht so lange geht. Da musste man natürlich noch irgendwas da reinpacken. Edge gegen Jack Swagger, das gleiche Match. Man muss dazu jetzt erstmal sagen, dass erstmal Alberto Del Rio reinkam, Promo gehalten hat. Das finde ich ganz gut, dass wir den weiterhin pushen. Und dann kam, wie war denn das? Dann kam Edge erst rein, weil Edge will ja jetzt den Kampf gegen die Dummheit aufnehmen. Und fantastisch. Wie war denn das? Weil Edge dann in der Smackdown-Sendung davor einen Jack Swagger-Promo unterbrochen hat. Und dieses Maskottchen, diesen Adler da gespielt hat. Und dann ist aber Alberto Del Rio, das fand ich nicht so gut, der war dann einfach verschwunden. Und dann gab es halt das Match, was vom GM angesetzt wurde, zwischen Edge und Jack Swagger. Alberto Del Rio, der wurde irgendwie aus dem Ring geworfen, glaube ich, und der, ja. Ja, dann war er einfach weg, ist nicht irgendwie zurück, um sich zu wehren, sondern dann war er irgendwie weg, das hat man nicht mehr gesehen. Ja, Edge gegen Jack Swagger. Fand ich nicht so gut. Edge gegen Jack Swagger, 11 Minuten 30, das ganze Edge gewinnt, ich denke mal durch ein Spear, würde ich jetzt mal behaupten. Fand ich nicht so toll. War ein schwacher Spear, Match an sich fand ich okay, also nichts Besonderes, aber okay, dem würde ich so 3 Sterne geben. Ich muss sagen, ich war von dem Match regelrecht enttäuscht. Ich habe dem 2,25 Sterne gegeben. Was hast du dem gegeben? 2,25 Sterne, ich war regelrecht enttäuscht und das fiel mir jetzt gerade so auf, aus Zufall, es gab... 2,25 Sterne ist ja immer noch ein Viertel über einem guten Match. Ja, naja, also vielleicht bei dir. Ja, so die Definition von Jim Cornette, der das damals eingeführt hat, ist ja 2 Sterne ist ein gutes Match und ab dann kommen die wirklich herausragenden Matches. Naja. Nee, was mir gerade so auffiel durch Zufall, Edge gegen Jack Swagger, das gleiche Match gab's bei der Smackdown-Ausgabe, der aktuellen ja auch direkt im Opener, Edge wurde da von Teddy Long angekündigt, denn der ist ja jetzt zu Smackdown getradet worden und das Match bei Smackdown, das war eindeutig besser, da hatte Jack Swagger auch wieder diesen Adler mit, sein Maskottchen, das war eindeutig besser, dem würde ich so 3 Sterne geben, matchen, 3 Sterne geben, das war besser als das Pay-Per-View-Match hier. Ja, ich fand's nicht schlecht. Der Spear am Ende von Edge, der war ein bisschen schwach. Ja, das Smackdown-Match war aber auf jeden Fall qualitativ besser. Kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Angeblich hast du Smackdown auch noch gar nicht gesehen, oder? Ach so, jetzt bei dieser Smackdown Ja. Richtig, bei der davor, die ich gesehen habe, da war ja nur diese Unterbrechung des Promos. Danach kam ja noch gar kein Match. Ja, ich wollte gerade sagen, was redet der Mist hier? Was Ah, redet der hier wieder nee, für das einen hatte ich Quatsch? verwechselt. Es ist. Das hatte ich verwechselt, da war nur die Unterbrechung des Promos. Ja, also so toll ist die Storyline jetzt auch nicht, dass man sich da jedes Detail merkt. Nee, aber ich habe SmackDown erst heute Vormittag geguckt, also davon her, soweit reicht das Gedächtnis dann doch noch. Und da du das auch noch nicht geguckt hast, kannst du dir das auch nicht merken. Kam Viertes jetzt. Match kam dann schon Wade Barrett gegen John Cena. Ich bin von diesem Match, habe ich nicht mehr so ganz viel in Erinnerung. Thomas, erkläre mir, was ist passiert storyline-technisch und wie lief das ganze Gedudel ab? Also ich meine, ich kann mich an das Match, an die Moves im Detail nicht erinnern. Ich glaube, es wurde schon Ja, du ziemlich sollst viel ja auch keinen so Bericht abgeben. geschlagen und getreten, waren jetzt keine hochtechnischen Moves, also war nicht irgendwie Suplex an Suplex. Und das Wesentliche war ja, es gab eine Stipulation. NXT, die Kumpels von Wade Barrett dürfen nicht in das Match eingreifen, sonst verliert Wade Barrett automatisch. Wenn Wade Barrett verliert, muss sich NXT auflösen. Wenn John Cena verliert, muss John Cena der NXT beitreten. Dann gab es trotzdem so eine Storyline, dass während des Matches die vier Leute von NXT zum Ring kamen, aber vorm Ring ein Stück weit stehen blieben und nicht eingegriffen haben. Dann kam aber, und da schien David Otunga derjenige zu sein, der die NXT da reingeführt hat. Da gab es im Vorfeld zu den Matches schon irgendwie im Hintergrund da irgendwelche Segmente im Backstage-Bereich, wo er den Leuten sagt, ich habe da einen Plan, wir machen das so und so. Und da scheint so ein bisschen so eine Feindschaft zwischen Wade Barrett und David Otunga sich anzudeuten. Dann war das Ende des Matches, also Wade Barrett ist dann auch rausgegangen aus dem Ring und hat Otunga dann angeschrien und so, was soll das, ich verliere gleich hier. Dann gab es aber irgendwann in dem Match so ein Segment, da hatte John Cena fast in der Ringecke Wade Barrett wie heißt das Ding, STF. Ja, STF. Step over Toe Hold Face Lock. Ja, genau. Und dann kam, wie war denn das? Dann kam von der einen Seite jemand, was so dann erst aussah, als wenn das zum Ring gerannt, was so aussehen sollte, als wenn das irgendwie ein Fan aus dem Publikum war. Das war aber in Wirklichkeit der McGillicuddy, das heißt der Sohn von Mr. Perfect, wie sie dann am Montag herausstellte. Und dann ist John Cena so aus diesem STF rausgegangen, hat sich zurück so gegen die Ringseile gelehnt und dann kam von der anderen Seite so ein dicker Fan, sollte das auch erst sein, war aber Husky Harris und hat John Cena am Hinterkopf geschlagen und damit konnte dann Wade Barrett den John Cena pinnen und somit muss John Cena der NXT beitreten. Und was die WWE sehr, sehr gut gemacht hat, war dann, wie die so Publikumsreaktion von vor allen Dingen Frauen und Kindern eingefangen haben, die vollkommen schockiert und erschrocken Ja, das waren. hat man ja sehr oft. Ich weiß nicht, was für Dussel da immer in der Arena sitzen, die da solche Gesichter machen, aber Ich war auch sehr schockiert. ja, solche. Ja, Thomas saß dann auch so mit offenem Mund und Hand vorgehalten vom Fernseher und dachte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war so. Ehrlich? Ja, natürlich. Ja, hast du Husky Harris und Michael McGillicuddy beide beim Pay-Per-View identifizieren können, direkt beim Pay-Per-View? Nein, nur Husky Harris. Ja. Husky Harris wusste ich ziemlich genau. Ja, da war ich mir auch recht sicher. Bei McGillicuddy wusste ich nicht, konnte mir schon, ich wusste am Anfang, war ich mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich Ich habe in dem letzten Replay, da dachte ich, könnte Michael McGillicuddy sein. Und ja, war ich mit der Vermutung richtig, stand nicht beim PW-Torch. Ich dachte danach noch, okay, guckst du mal nach, wer das denn sein kann, aber da stand noch nichts. nee, aber Brian Alvarez und Dave Meltzer haben in dem Pay-Per-View, in dem Podcast, die machen ja mal nach so einem Pay-Per-View direkt einen Podcast, haben sie das schon gesagt gehabt, dass das die Vermutungen sind, die es gibt. Wir haben natürlich auch relativ gute Quellen zur WWE und ich glaube, nach den Pay-Per-Views telefonieren die dann auch mit den Wrestlern, die die kennen und so. Und ich vermute, die kriegen da auch ziemlich viel Tipps über solche Sachen, ne? Ich glaube, die haben bessere Verbindungen als der Torch, Ja, obwohl das denke ich auch mal. Ich glaube, die Leute vom Torch, das sind dann doch eher so die Fernsehgucker, die gehen auch nicht so oft dann direkt zu den Veranstaltungen hin, wie das Melzer und Alvarez machen. Aber dafür sind die Berichte, die sie schreiben, häufig ein bisschen übersichtlicher. Ja, das denke ich auch. Das stimmt. Das Schöne ist beim PV Touch, dass sie das halt schön aufteilen und da Sternewertungen etc. zupacken und das nicht alles in einem runterschreiben. Nee, ich denke auch, die vom PW Torch, das sind so eher so Leute wie wir, die da vorm Fernseher sitzen und sich das angucken, da ihre Meinung zu schreiben. Ja, die haben schon auch Quellen und nicht ganz so viele. Also speziell der Bruce Mitchell, der hat natürlich einige und auch Wade Keller, der spricht schon, hat ja vor kurzem auch nochmal so ein Interview mit Eric Bischoff gemacht und so. Die haben natürlich schon ihre Kontakte. Ja. Aber nicht ganz so viele Kontakte. Nee, auf jeden Fall besiegt Wade Barrett an diesem Abend John Cena. Das heißt, John Cena muss Nexus beitreten. 17 Minuten 49. Ich habe dem Match 3 Einfallsterne gegeben. Oh, ich hätte dem jetzt sogar 3,5 gegeben. Ja, das ist ja jetzt nicht so viel mehr, ne? Nee. Ich hätte erwartet, dass du dem auch mehr gibst. Du bist ja recht streng heute. Ja, ich habe mein System halt jetzt seit etwas längerer Zeit so ein bisschen aufgestrengt, ne? Ja, ne, ist auch nichts gegen zu sagen. Er hat mich nur überrascht, aber ist ja nichts Schlimmes. Ne, ist ja auch keine schlechte Bewertung. Ne. Ich war mit dem Pay-Per-View auch zufrieden, also relativ. Ja, am Ende dachte ich dann, also was jetzt nach dem Match kam, das war dann nicht mehr so das Wahre, aber bis hierhin war es so gut, dass es auch kein schlechter Pay-Per-View mehr werden konnte, muss man auch sagen. Nee, es sei denn, man hätte Kane gegen Undertaker im Main Event wirklich ein minus einen Stern-Match, was absolut langweilig wäre, dann könnte man dann noch über einen Daumen zur Seite nach unten nachdenken, aber es war auf jeden Fall schon mal gute Sachen vorgelegt. Ja, der hat es dann natürlich wieder rausgerissen, der wurde kurzerhand dann noch mit in den Main Event geschoben und was Natalia da gezeigt hat, das war der Wahnsinn, aber dazu später. Thomas, du hast ihm 3,5 Sterne gegeben. Ja. Okay, machen wir mal bei dem Divas-Match weiter zu Raw. Das machen wir dann gleich. Das schieben wir jetzt nicht vor, sonst kommen wir durcheinander. Genau. Divas-Match. Michelle McCool, Championess, trifft auf Natalia. Natalia gewinnt via Disqualification. Warum? Keine Ahnung. Weil Layla ihre Schuhe in den Ring geworfen hat. Ah ja, genau, an den Kopf. Was das jetzt soll. Das Ende war blöd. Das und warum es da jetzt eine Disqualifikation für die gibt, aber naja. Ja, weil sie ja quasi mit einem Foreign Object ihre Kollegin unterstützt hat. Ja, oh Gott, so ein paar Schuhe. Ja, fand ich auch ein bisschen albern. Also das Ende war albern. Das Match war sonst besser als das üblicherweise bei den Frauenmatches ist. Also so gegen eine Fehde zwischen Michelle McCool und Natalia hätte ich jetzt nichts einzuwenden. Bei den Frauen ist mir das relativ egal. 4 Minuten 52 und die Standardfrauenbewertung von einem Mitleidstern. Wie, das waren wirklich 10 Minuten? 4 Minuten 52. Ach, 4, ich hab 10 verstanden. Ich geb dem 1,5 Sterne. Oh, na, das ist natürlich sehr. Das war fast schon ein gutes Match. Es ist sehr interessant, wenn wir bei den Frauen 1,5 Sterne geben, dann sagen wir gutes Match. Wenn wir bei den Wrestlern 1,5 Sterne-Signal geben, dann sagen wir, oh Gott, war das langweilig, aber egal. Nein, ich sage bei 1,5 Sterne, es war fast ein gutes Match, weil 2 Sterne wären ein gutes Match gewesen. Naja. Ja, ist halt so. Es ging auf den Main Event zu, ich war gespannt. 6. Match an dem Abend, World Heavyweight Championship Match im Hell in a Cell ausgetragen. Kane Champion trifft auf The Undertaker, der mit Paul Bearer reinkam. Und Paul Bearer blieb erstmal draußen stehen mit der Urne. Kam dann während des Matchverlaufes, was ist da nochmal passiert? Paul Bearer kam mit der Urne rein und der ist. Warum kam er rein? Wie konnte er reinkommen? Bitte? Wie konnte Paul Bearer reinkommen? Achso, wir sind jetzt schon bei der Stelle, wo Paul Bearer in den Käfig kam. Ja, das hast du auch gerade erzählt. Okay, ich will nur wissen. Es gab ganz viele, glaube ich, Finishing Moves und Kane hat, glaube ich, sogar, hat er den Tombstone Piledriver gegen Undertaker gezeigt. Ja. Und Undertaker kam aber trotzdem aus dem Pin-Cover raus. Ja, hat das Publikum noch nicht so sehr interessiert. Das ganze Match war von den Reaktionen. Also das Publikum an dem Abend war okay, aber hier, naja. Ich wollte erklären jetzt, warum Paul Bearer in den Ring kam, weil das hängt damit zusammen. Ja, mach mal. Und wie gesagt, dann konnte Undertaker trotzdem aus diesem ganzen Pin-Cover rauskommen und dann hat sich am Ende Kane so darüber geärgert, dass er den Ringrichter niedergeschlagen hat. Dann kamen aus dem Backstage-Bereich die anderen Ringrichter, die haben dann den Käfig aufgeschlossen, um ihren Kollegen da rauszuholen. Und dann ist dadurch, dass dann die Tür geöffnet war, konnte dann Paul Bearer mit der Urne in den Käfig reinkommen. Und was dann passierte, das musst du erzählen. Ja, der wurde dann erstmal von Kane so ein bisschen gejagt, wobei der Paul Bearer auch nicht mehr der Schnellste war. Ging da dann so langsam die Treppenstufen. Das sah ziemlich übel aus, ne? Ja, oh, Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt war oder. Der ist schwer krank, der kann sich kaum noch bewegen. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann so langsam die Ringtreppe hoch in den Ring bewegt. Und anstatt den. Sehr interessante Geräusche. Hast du ins Mikro gepustet, Thomas? Bitte? Hast du ins Mikro gepustet? Mikrofon, sowas. Ja, was machst denn du da? Ich mache mir gerade ein Champignonplätzchen. Obwohl ich fast ein bisschen zu früh damit bin. Eigentlich so würde ich das ja erst um 6 essen. Es ist immer wieder interessant, was Thomas während der Aufnahmen macht, aber egal. Finde ich auch. Was machst du eigentlich? Ich kannst ja nicht vom Mikro weg. Ich sitze hier vom Mikro und kann mich nicht bewegen und ich stelle mir immer vor, wie Thomas da mit dem Headset quer durch die Wohnung und läuft, sich was zu essen macht und schlimm ist es. Ja, ich habe die Raw-Sendung ist gerade zu Ende gegangen, deshalb dachte ich, dann kann ich ja jetzt mal. Kann ich ja jetzt mal in die Küche bewegen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich bin zu früh, fällt mir gerade alles auf. Mist, schnell wieder raus damit. Ne, die 2, die esse ich jetzt. Also wenn sie fertig sind, dann. Ja. Paul Bearer hat sich dann langsam in den Ring bewegt und anstatt anstatt Kane mit der Urne niederzuschlagen, wie das erst aussah, hat er Kane die Urne gegeben. Kane hat einen Schlag mit. Doch. Er wollte ihm die geben. Doch. Paul Bearer hat mit der Urne, der hat die ganz albern geöffnet und dann kam da so ein ganz alberner Lichtstrahl raus. Da habe ich schon wieder vergessen, weil das so elendig war. Und hat damit den Undertaker geblendet. Und dann hat er die Urne an Kane, glaube ich, gegeben. Ich weiß gar nicht, hat er die noch während des Matches an Kane oder nach dem Match an Kane gegeben? Entweder war Undertaker durch diese Blendung quasi dann schon fertig und wurde dann K.O. gehauen oder hat Kane ihn mit der Urne gehauen? Das weiß ich nicht mehr. Nee, Kane hat ihn die Urne genommen und hat den Undertaker damit niedergeschlagen und ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie der Tombstone kam, ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall war das dann der erfolgreiche Pinfall, endlich. Ich bin am Fernsehgerät aufgesprungen, dachte endlich, 21 Minuten 41, fertig, ich bin so glücklich. Die ist so lang und dieses mit diesem komischen Licht da aus der Urne, das war so ein schlechter Effekt. Das war wirklich Am besten wäre es noch, wenn man da dann so kurz, wenn die Urne dann runtergefallen wäre und da so eine Taschenlampe rausgefallen wäre. Das wäre der Wahnsinn gewesen. Das Schöne war auch noch, als dann Paul Bearer und Kane zusammen rausgegangen sind, da war die Urne auch immer noch geöffnet und da kam auch die ganze Zeit dieses alberne Licht raus und der Paul Bearer hat sich das auch selber immer so halb vors Gesicht gehalten, aber ihn hat das nicht gestört und als sie sich oben auf der Rampe dann umgedreht haben, Kane und er, hat er Kane auch noch mit der Lampe angestrahlt, aber den Undertaker hat das halt getötet, aber Kane machte das nichts aus. Muss man drüber nachdenken, ob dieser Lichtstrahl symbolisch den Undertaker getötet hat oder ob Undertaker wirklich nur erschrocken war von diesem Licht und wirklich nur geblendet war. Energie, die ihn dann umgehauen hat. Ja, klar. Ist doch logisch. Was soll das sonst? Ja, Thomas liest so viel Fantasy, der kann sich schon gar nichts mehr anderes mehr vorstellen. Also, das läuft bei dem zu Hause, läuft das auch schon immer so. Wenn der eine Taschenlampe anmacht, dann meint er auch immer, das wäre Energie. Genau, morgen kommt ja auch der neue Akte X-Film auf RTL. Ja, den habe ich hier zu Hause auf DVD gelegen. Ich habe übrigens auch mein Akte X-Projekt gestartet. Ich dachte, Ferien hast du viel Zeit. Ich habe jetzt 3 Folgen Akte X, die ersten habe ich geguckt und heute Abend werde ich nochmal. Wie viel Sterne heute Abend guckst du Soccer-Challenge? Wie viele Sterne gibst du denn dem Match zwischen Undertaker und Kane in der Hölle der Zelle? 2,5 Sterne. 2,5 Sterne, ja, dem würde ich mich anschließen. Ehrlich? Oder hättest du was anderes gesagt, wenn ich jetzt 2-3 Viertel... Ich hätte wahrscheinlich 2-3 Viertel gegeben. 3 hätte ich nicht gegeben. Okay. Es war ein reines Storyline-Match. Ansonsten war es langweilig. Man hätte wirklich einen Spot einbauen müssen. Irgendwie was durch die Käfigwand oder sowas. Ja. Also so war es zu langweilig. Das war kein LNSL-Match, das man in Erinnerung Ja, und behält. ich war wirklich überrascht. Ich dachte, ich meine, WWE weiß ja, dass die beiden nun kein 1A-Match mehr auf die Beine bringen können, auf die Beine stellen können. Und ich meine, da ist es eigentlich doch nur logisch, dass man da irgendeinen Spot einbaut. Und ich finde das irgendwie sehr seltsam, dass WWE an dieses Match geht und sich denkt, okay, wir haben am Ende dieses Paul-Bearer-Zeus, ansonsten brauchen wir da nichts weiter, irgendwie kriegen wir die 20 Minuten schon rum. Das ist auch vom Booking her absoluter Quatsch, wenn man das so sagt. Ja, also das ist insgesamt muss man sagen, vom Booking waren beide Hell in a Cell Matches eigentlich auch zu früh in den Fäden. Randy Orton gegen Sheamus, die hatten im Prinzip noch kein einziges reguläres Single Match, wo nicht irgendwie dann noch ein Dritter oder irgendwas dabei war und hatten schon Hell in a Cell, das kam eigentlich zwei, drei Matches zu früh. Das stimmt, das war zu früh, aber auf jeden Fall hat das Match Sinn gemacht und war gut. Und bei dem Main Event ist es sehr interessant, dass man jetzt in dem Hell in a Cell noch immer kein Finale zu diesem Match zu dieser Fehde anscheinend gefunden hat. Gibt ja die Befürchtung, dass sie vielleicht diese Fehde sogar bis WrestleMania hinziehen wollen. Ich hoffe doch wohl nicht. Das wäre schrecklich. Also das wäre ziemlich gräußlich. Also es gibt tatsächlich einige Gerüchte, die sagen, deshalb kam jetzt auch nochmal Paul Bearer zurück, dass man dann Undertaker das Ende der Karriere dann doch nochmal zusammen. Naja, also das In einer Ende der letzten Karriere, das wird Zeit. man bestimmt nächsten Monat dann bei Bragging Rights zeigen, das ist ja eigentlich ganz klar. Nee, das wäre dann schon WrestleMania. Nee, ich denke, vielleicht bei Survivor Series. In so einem, Ich würde vielleicht mir zeigen sie wünschen, so dass ein, diese Fehde bei Survivor Series zu Ende ist. ja, vielleicht zeigen sie ja so ein Buried Alive Match oder irgendwie sowas. Das wird ja passen. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich das im Moment trauen, wo gerade denn noch der Wahlkampf läuft. Aber Oh, schrecklich, immer dieser Wahlkampf, das ist echt schrecklich. Ich meine, das ist Wrestling, das ist ja nicht irgendwie Kindergarten. Schrecklich. Betonen immer wieder, wie schrecklich so ein Hell in a Cell Match ist, aber Blut, ne, Blut gibt's da ja nicht. Das ist 5 Tonnen Stahl, aber auch kein Tröpfchen Blut. Ja, so ein bisschen macht man das Gimmick kaputt, ne? Auch dadurch, dass das immer reguläre Ja, Pay-per-Views einzig so gibt. gerettet hat es wirklich Sheamus gegen Randy Orton. Das hat das den Hell in a Cell nochmal gezeigt, dass es wirklich ein gutes Match, eine Schlacht sein kann. Es gibt die Gerüchte, dass dieser Pay-per-View eventuell nur 85.000 Buys hatte. Mal gucken, wenn die echten Zahlen. Das kann nicht sein. Mal gucken. Das kann echt nicht sein. Ich glaube, das kann nicht sein. Dave Meltzer, das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der da ganz wild rumschätzt. Das kann ich mir bald nicht Geht auch vorstellen. die, es geht dann natürlich um die, die nennen das ja dann immer Domestic Buys, also die Buys in den USA, ne? Oder kann ich bald, das kann bald nicht sein. Das ist wäre schon sehr schwach. Überhaupt denke ich eher, dass ein Amerikaner eher sagen würde, okay, ich kaufe mir Hell in a Cell anstatt Night of Champions. Also er kriegt ja immer, er lässt sich ja immer diese Feedbacks geben zu den Pay-per-Views und die haben ja auch ziemlich viele Freunde und so, die Sachen bestellen und er macht dann, guckt dann immer vor den Pay-per-Views, wie die so reagieren und wie viele Rückmeldungen er hat und er rechnet das dann hoch, so ähnlich wie man das bei politischen Umfragen macht. Und er liegt da relativ häufig durch diese Methode relativ gut. Wenn das bei jedem Pay-per-View auch stimmt, dann landet er wirklich bei unter 100.000. Das wäre der schwächste WWE-Pay-Per-View vielleicht sogar seit der Geschichte der WWE. Es gab noch einen, ich überlege gerade noch, wie viel hat denn Night of Champions? Nee, der nicht. Vielleicht die December to Dismember vielleicht. Ja, der hatte, glaube ich, weiß ich nicht, was waren das, 70.000? Ich werde das mal nachgucken. Wikipedia ist mein Freund. So, Wikipedia. Dun, dun, dun, dun. EN. Punkt. Thomas, überbrücke das mal ganz schnell ein bisschen. Ja, ich bin gerade am Essen, ich kann jetzt nicht. Och Mensch, das kann doch nicht sein. Ich kann nicht so schnell tippen hier auf dem iPod. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Höchstens noch folgende Sache, weil wir ja gerade über Hell in a Cell und Blut gesprochen haben. Ja. Ich habe heute Impact geguckt. Das war ja eine Live-Ausgabe von Impact. Der Wahnsinn. Und da gab es ein ausgezeichnetes Fernsehmatch. Und zwar gab es in der Woche davor schon durch Promo die Werbung für dieses Match. Da gab es ein großartiges Promo zwischen Ric Flair und Mick Foley. Und da hieß es dann halt, die beiden kämpfen gegeneinander. Da dachte ich, das kann ja gar nichts werden als Match. Das habe ich heute mir angeguckt. Das war sicherlich eines der besten Fernsehmatches dieses Jahres. Ich würde dir mal empfehlen, nicht die Impact-Sendung, weil die Impact-Sendung war wie üblich wieder ziemlich schlecht. Nicht so schlecht wie üblich, aber immer noch für Wrestling-Standards halt TNA. Aber ich würde mal nach Flair gegen Foley bei TNA auf YouTube mir nur dieses eine Match angucken. Weil das ist wirklich sehenswert. Und das war tatsächlich so ein Match, wie man das früher bei der ECW gesehen hat. Da haben halt sowohl Flair als auch Mick Foley übelst geblutet. Dann kam da ein Baseballbat mit Barbed Wire zum Einsatz. Dann gab es ein Brawl, weil das war ein Last Man Standing Match. Dann gab es ein Brawl auf der Rampe. Dann wurde Mick Foley von relativ weit oben auf der Rampe durch einen Tisch, der wesentlich weiter unten stand, geschleudert. Dann gab es nochmal einen Spot durch einen Tisch im Ring. Dann gab es noch Thumbtacks im Ring. Dann gab es so die typischen Moves, die beide so bringen. Das war ein ganz hervorragendes Match. Das Ende hat mir nicht so gut gefallen, aber war ganz ausgezeichnet. Ich würde mal vermuten, das letzte wirklich gute Match von Mick Foley. Der sollte jetzt dann auch damit aufhören. So. Tue ich mir nicht an. Habe ich da die Zeit jetzt ausreichend überbrückt? Ja, werde ich mir nicht angucken. So, ich konnte derzeit rausfinden. Nee, ist ja keine Schuld. Ich erspare mir damit ja Impact. Ich habe dir ja den Tipp gegeben. Ich würde mir nicht Impact angucken, sondern ich würde mal auf YouTube nur nach diesem Match gucken. Nee. Und mir nur das Match angucken. Nee. December to December 2006 hatte eine Zuschauerzahl von 4.800. Das ist schon mal sehr interessant. Und 90.000 Pay-Per-View-Buys, die sogenannten Domestic-Buys, waren da von 55.000, damit die niedrigste Buy-Rate in WWE-History. Hm? Und jetzt geht Dave Meltzer von 85.000. Das heißt also, der Pay-Per-View dürfte der zweitniedrigste von den Zahlen sein wohl. Ich könnte mir vorstellen, dass da bezüglich Domestic-Buy noch irgendwas dazwischen ist, was auch, weiß ich nicht, bei 70.000 oder 80.000 liegt. Ja, meinst du? Ja, Bragging Rights oder sowas. Ach, da lässt sich rausfinden, du. Kein Problem. Wir haben ja heute Zeit, wie sonst was. Oder als zum Beispiel die Cyber Sunday am Dienstag, da hieß das ja noch Taboo Tuesday. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die Buy-Rates vielleicht auch mal ziemlich furchtbar waren. Ja. Ich gucke aber erstmal bei Bragging Rights, da könnte ich mir das noch eher vorstellen. Thomas, gib mal deine Meinung zu dem Pay-Per-View Hell in a Cell 2010 ab. Daumen insgesamt nach oben. Ersten anderthalb Stunden hervorragend. Letzte Stunde ziemlich schwach. Mhm. So, wir gucken mal. Es gab Bragging Rights 2009. Da war übrigens das sehr gute Iron Man Match, wenn ich mich nicht ganz versehe. Ja. 181.000 Buys. Gesamt oder Domestic? Gesamt. Domestic steht hier nicht mehr einzeln. Muss aber auch Domestic vergleichen, ne? Ja, aber bei 181.000 Buys ist natürlich schon eine eindeutige Zahl. So, und Cyber Sunday 2008 hatte eine Zahl von 153.000 und jetzt wolltest du Taboo Tuesday haben, ne? Mhm. Ja, stimmt, das lief immer am Dienstag, das könnte interessant sein. Taboo Tuesday? Bei 153 ist man dann mit Domestic wahrscheinlich auch nicht viel höher als 120, oder? Das ist auch keine gute Zahl. Das weiß ich nicht, stand da nicht. So, Taboo Tuesday 2004. Das war das mit diesem Computer, das haben wir uns mal zusammen angeguckt. Mhm. Genau, wo die Leute dann abstimmen konnten. Oh Gott, da waren nur 3.500 Fans. Ja, das war halt Dienstag, das ist halt traditionell nicht der Wrestling-Tag. Eieiei, aber 174.000 Buys. Oh, das ist aber nicht schlecht. Naja gut, das waren natürlich auch die Zeiten, als es im Wrestling noch deutlich besser ging. So, jetzt gehen wir mal weiter zu Taboo Tuesday 2005. Das war mit Eric Bischoff und Kurt Angle gegen John Cena. Da hatten wir eine Zuschauerzahl von 6.000, also auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Und 174.000 Buys. Also das gleiche wie vom letzten Jahr. Und dann gehen wir noch ein weiter. 2006 gab es das Ganze Und nochmal 2007 auch noch und 2008 auch noch. Ach nee, da wurde es dann schon Cyber Sunday. 2008 wurde es Cyber. Nee, 2006 wurde es Cyber Sunday. Wir gucken trotzdem als 2006 Cyber Sunday. Da wurde es dann natürlich an einem Sonntag ausgetragen. 7000 Fans. Und. Ich sehe hier keine weitere Zahl. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Guckst du auf dem deutschen oder auf dem englischen Wikipedia? Im englischen natürlich. Okay. Ob es auf dem deutschen steht, mag ich bezweifeln. Das glaube ich auch nicht. Also auf dem englischen hätte ich jetzt erwartet, dass die Zahlen da alle stehen. Nee, sehe ich hier jetzt interessanterweise nicht. Die ganzen Egal, Ergebnisse. Also wir lassen uns mal überraschen, was die Zahl wird. Ob es tatsächlich 0,85 wird. Das würde bedeuten, dass CNA zum ersten Mal die Chance hätte, zumindest ein Drittel oder ein Viertel von Hell in a Cell zu schaffen mit Bound for Glory. Mhm. Ja, Hell in a Cell, wie findest du das? Habe ich schon gesagt, Daumen nach oben. Ja, ja, ich auch, Daumen nach oben. Die erste Stunde war fantastisch, da waren die zwei besten Matches. Dann gab es noch Wade Barrett gegen John Cena, das war auch ganz nett und alles andere war okay. Bis leicht langweilig, aber es war auf jeden Fall gutes Material. Man kann sich diesen Pay-Per-View ohne Bedenken angucken, das ist aber auch von mir einen Daumen nach oben. Thomas, wie viele Sterne gibst du diesem Pay-Per-View insgesamt? Kann ich auch vier geben? Ja, natürlich, alles was du willst. Nur halbe, wir hatten mal... Alles was, ja, das ist aber egal, alles was du willst. Obwohl, ich gebe mal 3,5. Ich gebe diesem Pay-Per-View auch 3,5. Das habe ich dem letzten Pay-Per-View Night of Champions auch schon und hier bin ich auch wieder zufrieden. Du müsstest aber eigentlich mehr geben, ne? Weil ich fand ihn auf jeden Fall besser als Night of Champions. Bei Night of Champions gab's nicht ganz so viele Aussetzer. Hier Edge gegen Jack Swagger, das Steven-Match, Hell in a Cell, Kane, Undertaker, waren so leichte Aussetzer, das gab's bei Night of Champions nicht. Mhm. Naja. So, dann kommen wir weiter zu Raw, unserer Lieblingssendung NXT und SmackDown. Wir wollen die nicht wieder ganz genau durchbesprechen, zumal ich keine Notizen habe. Aber bei Raw die wichtige Storyline, wie geht's weiter mit John Cena? Muss er jetzt Nexus beitreten? Das war ja da die Geschichte. Ja, genau, er musste Nexus natürlich beitreten und er hat sich dann gesagt, okay, jetzt bin ich in Nexus drin, werde mal zeigen, dass man, wenn man in Nexus drin ist, nicht zu Nexus stehen muss und werde Nexus von innen hin, so raus zerstören. Von innen zerstören, genau. Von innen zerstören, ja, genau. Und hatte ein Tag Team Match gegen Mark Henry und Evan Bourne, die ein Match wollten, weil die ja letzte Woche irgendwie da attackiert wurden. Und sein Tag Team Partner. Ja, er durfte sich seinen Tag Team Partner aussuchen und hat sich Michael Tarver ausgesucht. Genau, weil Michael Tarver hatte vorher irgendwie ein Promo gehalten und John Cena irgendwie so ein bisschen angegriffen und da hat sich Cena ihn auch gleich geschnappt. Was ja interessant war, vor diesem ganzen Segment gab es ein Wade Barrett Promo und das Promo von ihm wieder sehr gut. Der ist also am Mikrofon, ist der Wade Barrett wirklich ganz herausragend. Ja, Barrett ist gut. Beim Wrestling wird auch besser. Ich glaube, aus dem können sie wirklich guten Main Eventer machen. Ja, hoffentlich. Naja, auf jeden Fall, Cena hat sich dann nicht gerade so auf die Seite von Michael Tarver gestellt und hat da einige Attacken gegen ihn gezeigt und am Ende auch ordentlich mit SDF etc. fertig gemacht. Und er hat ihn dann noch zweimal auf so eine Ringtreppe außen geslammt, also... Ja, du musst vorher noch erzählen, das Tag-Team-Match haben Cena und Tarver verloren. Ja, das ist ja nicht allzu wichtig. Und es war so, dass Tarver die ganze Zeit im Ring war und dann immer, wenn er in die Nähe von Cena kam und ihn einklängen wollte, dann hat Cena die Hand zurückgezogen oder sich umgedreht. Einmal ist er zum Publikum gegangen und hat Autogramme geschrieben, das war ganz gut gemacht. Mhm. Das fand ich gut. Ja. Auf jeden Fall wurde dann später an dem Abend gesagt, hier, Cena, du hast das Match bei Hell in a Cell verloren und da besagt die Regel halt, dass du dann nächstes dann beitrittst und zu einem Beitritt gehört auch, dass man auf den Anführer, also auf Wade Barrett hört und nicht die Mitglieder zerstört und deshalb muss John Cena jetzt auf Wade Barrett hören und ihm helfen, sonst wird er gefeuert. Genau. Ja, und später am Abend... nicht gefallen. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall gab es dann später am Abend eine Battle Royale. Kann man aufgrund dieser Entscheidung vom GM darauf schließen, wer der GM ist? Das scheint mir nicht, dass dann Stone Cold Steve Austin der GM sein kann. Es ist ein fairer GM. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was denkst du denn, wer der GM ist? Ich habe keine Ahnung. Stone Cold kann ja auch mal als Heel wiederkommen. Aber ich meine, es muss auf jeden Fall ein Heel GM sein. Ja, müsste. Eigentlich. Du müsstest, also wenn man, bevor du zu dem Main Event mit dieser Battle Royale kommst, finde ich, sollte man noch sagen, dass dieser komische Johnny Knoxville von Jackass, der Gaststar oder Guesthost war und dass da immer dieses komische Segment mit dieser riesen Hand war, was vollkommen schlecht gemacht. Ja, ich versuche jetzt aber ja einmal zu der Storyline das in einem durchzubringen. Es hat hier das, achso, ja, dann mach das mal weiter. Es ne? hat schon Sinn, was ich jetzt hier so sage. Ja, hört sich nicht so an, aber wenn du meinst, mach mal. Haha. Ha, ha. Ja, sehr witzig. Doch mal ein bisschen den Heel hier spielen. Das brauchst du gar nicht, das nimm dir die Leute auch schon so ab. Ja, dann ist ja gut. Ja. Perfekter Heal. Ja. So ungefähr wie Zack Ryder. Zack Ryder ist ja kein Heal. Ja, du bist auch so ein. Du bist auch so ein Tool, so ein Werkzeug von mir. Und ja, musst mich hier immer bei Dropkick Drama begleiten. Ich habe auch, wenn ich die Sendung mache, immer so eine Hose, wo nur auf der linken Seite habe ich ein Hosenbein und auf der rechten Seite habe ich kein Hosenbein, so wie Zack Ryder. Stelle ich mir sehr interessant vor, ja. Sehe ich mir immer extra an, bevor ich anrufe. Ja. Da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Genau. Und ich habe auch so ein Stirnband, wo Wuhu draufsteht. Und dann stellst du dich damit immer auf den Balkon. Ich im Supermarkt einkaufen gehe. Ja, und dann stellst du dich damit auf den Balkon und gehst einkaufen. Ah, nee, auf dem Balkon kann man nicht einkaufen, aber beim Netto ja, oder beim Markt kaufen. Beim Netto. Ja. Netto war früher Plus. Ich weiß nicht, warum die sich umbenannt haben, ob da was verkauft worden ist. Das könntest du aber mal recherchieren. Ob da was verkauft worden ist. Ja, da wurden wahrscheinlich so ein paar Getränke und so verkauft. Ein bisschen Lebensmittel. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gab es dann diese Battle Royale. In dem der Number One Contender auf den WWE-Titel von Randy Orton gekrönt werden sollte. Und da war auch Nexus in Vollbesetzung mit dabei. Und Cena hatte nun da ja den Befehl aufzupassen, dass Wade Barrett da nicht rausgeschmissen wird. Konnte sich da nicht so ganz mit anfreuen. Hat dann auch erst, ich glaube, Michael Tarver war das oder David Otonga, wer auch immer, rausgeschmissen. Hat am Ende dann aber natürlich gemerkt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich gefeuert. Also musst du das wohl mal machen. Und hat dann auch auf Wade Barrett aufgepasst und ist am Ende ja mehr oder weniger freiwillig, der dann selber rausgesprungen hat, sich selber eliminiert, als er nur noch mit Wade Barrett übrig war. Das heißt also, bei diesem fantastischen Pay-Per-View Breaking Rights werden wir Randy Orton gegen Wade Barrett um den WWE-Titel sehen und hier wird's gerade etwas laut. Du kriegst bestimmt dein Armbrot jetzt. Nein, hier sind wieder Kinder, die eine recht hohe Lautstärke an sich haben. Und ich hoffe, dass die hier heute nicht übernachten, denn das... hatten ihrer Besuch. Ja, genau. Ich hoffe, dass sie hier heute nicht übernachtet, denn dann könnte das mit dem Lesen heute Abend etwas schlecht werden. Willst du denn überhaupt lesen? Ich dachte, du guckst dir die Stocker Challenge an. Ja, ich möchte aber auch noch lesen. Vorher oder in den Werbepausen? Beides. Naja. Okay, das auf jeden Fall zu der... Übrigens, eine Sache ist mir aufgefallen, in dieser Battle Royale war auch Darren Young wieder da, allerdings nicht als NXT-Mitglied, sondern einfach nur so als Jobber. Ist richtig. Der fiel auch nicht weiter auf. Er wurde einmal erwähnt von den Kommentatoren, aber ja. Ich hätte ihn auch nicht gesehen. Ich habe nur zufällig dann gesehen, wie er rausgeschmissen worden ist. Das war die einzige Sequenz, wo er mir auf. Ja, ich hatte das vorher bei diesem Bildschirm, wo die ganzen Wrestler dargestellt wurden, schon gesehen. Ja, hatte ich nicht so richtig drauf geachtet. Tja. Ja, sonst noch was zu der Raw? Ob jetzt die Bragging Rights mit diesem Main Event tatsächlich viele beizieht, das bezweifle ich ja auch. Seltsam. Ja, Breaking Rights kommt ja auch schon bald. Wir hatten ja mal drüber vermutet, dass jetzt nach Hell in a Cell etc. nur noch ein Pay-Per-View kommt, nämlich Survivor Series, aber da haben wir uns natürlich die Rechnung nicht mit WWE gemacht, denn es folgt jetzt Breaking Rights, dann kommt Survivor Series und dann kommt auch noch ein dritter Pay-Per-View, dessen Name mir gerade entfallen ist. Dezember to Dezember wieder zurück? Nein, natürlich nicht. Es gab da... Ach ja, hier, TLC kommt noch. Ach so, ja, noch ein Gimmick-Pay-Per-View. Schrecklich, ne? gedachten, okay, kommt nur noch einer und jetzt kommen noch drei. Ich hoffe, dass... Ich glaube, es kommen jetzt 5 Pay-Per-Views innerhalb von 2 Monaten. Na, 3 Monaten. Also ich finde das viel schöner, wenn sie einfach wieder ihre Pay-Per-Views irgendwie so umbenennen, so wie Great American Bash oder so. Ja, das war schön. Ja. Vengeance, Great American Bash, Armageddon, perfekt. Und wenn man dann 2-3 Monate vorher erst die Überraschung hat und dann in 5 Wochen ist ein Hell in a Cell Match bei Great American Bash. Und ganz ehrlich, wer Armageddon mit das TLC-Match. Ja, ja, und ganz ehrlich, wer glaubt denn, was verkauft sich besser? Ja, und ganz ehrlich, wer glaubt denn, dass sich TLC besser verkauft als Armageddon? Das glaube ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das vermute ich echt nicht. Also ich glaube, diese Gimmick-Pay-Per-Views, die verkaufen sich nicht besser, als wenn man da jetzt Vengeance oder Great American Bash hätte. Genau, das zeigt sich auch durch die Zahlen schlicht und einfach. Ja, genau, es ist einfach nur schrecklich. Ja. Ja, zu der Raw muss ich noch sagen, es gab noch eines der dämlichsten Segmente, die ich seit langem gesehen habe. Und zwar gab es ein Frauen-Tag-Team-Match zwischen den Bella-Twins und Michelle McCool und Layla, und die haben das für eine ganz tolle Idee. Ach ja, genau. Und Michelle McCools 2 Mikrofone mitgeben und dass sie quasi während des Matches dann die ganze Zeit sprechen und diese albernen Kommentare von denen übertragen werden. Das war ja super. Das führte dann dazu, dass das erstens extrem albern aussah, weil die ganze Zeit das Mikrofon da aus der Kleidung gefallen ist. Und gleichzeitig führt das dann natürlich dazu, die Frauen können ja sowieso schon nicht vernünftig kämpfen. Wenn sie jetzt Mikrofone haben, dann können sie im Ring natürlich sich nicht mal abstimmen, welchen Move sie als nächstes zeigen wollen. Das war also auch dann vom Wrestling her noch eine schlimmere Katastrophe, als es mit abgestimmten Moves gewesen wäre. Das war extrem furchtbar. Und dann gab es, wie gesagt, noch diesen komischen Jackass-Typen, der da diese... Ja, und Edge wurde natürlich, weil er... ich weiß nicht, weil er irgendwie nicht nett zum GM war, wird er zu SmackDown getradet, hat sich darüber aber gefreut. Und bei SmackDown wird er auch als Face stark eingesetzt jetzt. Genau, und Edge musste dann auch nochmal sozusagen auf dem Weg zu SmackDown ein Match verlieren. Jetzt lass mich mal überlegen, gegen wen war denn das überhaupt? Gegen wen hat denn der verloren? Gegen einen Heel. Also man möchte ihn, gegen Miz war das, ne? Ja. War das gegen Miz? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das war gegen Miz. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Miz hat ein Promo. War das nicht so? Miz hat irgendwie Promo gehabt und dann kam Edge rein oder so? Ich könnte es nachgucken, aber ich tue es jetzt nicht. Ich glaube, Edge hat gegen Miz verloren, womit man dann wahrscheinlich ihn, weil es gab ja keinen, er war ja jetzt vorher ein Heel und es gab eigentlich wieder mal keinen richtigen Face-Turn, weil er soll ja bei SmackDown, weil die haben ja kaum Faces, als Face auftreten. Zumal Undertaker ja, das hat man auch beim Pay-Per-View gesehen, so angeschlagen ist, dass er viele House-Shows gar nicht machen kann. Das heißt, sie brauchen ja für die House-Shows auch irgendwie ein Face. Übrigens, der... Und das war Raw. Also insgesamt war es eine gute Sendung. Diese Storyline hat mir ganz gut gefallen. Das Wrestling war jetzt nicht so herausragend, aber ich würde ihm schon mindestens mal einen Daumen in der Mitte geben. Ja, war in Ordnung. Nichts Besonderes, aber in Ordnung. So, ich gucke jetzt gerade mal nach, ob das auch wirklich so stimmt, wie du das alles hier erzählt hast. Mit Edge und mit? Edge hatte gar kein Match. Da war doch aber was. Nee, Edge hatte gar kein Match. Du erzählst hier wieder einen Bullshit. Nein, Edge hatte kein Match. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch irgendwie ein Match bei Raw verloren hat. Nein, war Edge. Das in der Woche davor? Nein, Edge hatte bei Raw aktuell kein Match. Also am besten die letzten 2 Minuten, die Thomas hier erzählt hat, einfach mal wegstreichen. Ich glaub dir das nicht. Ja, Thomas, ich habe aber jetzt gerade in so einem Bericht nachgeguckt und die ja, schreiben da ja auch keinen Quatsch. Ich glaub dir das trotzdem nicht. Es ist aber so. Ich habe da sogar noch den Wrestling Observer Podcast im Kopf. Ja, ich guck noch mal einen zweiten Bericht nach. Job für den, vor dem Wechsel besprochen. Ja, warte mal noch eben. Ich guck noch eben einen zweiten. Ich guck beim Pro Wrestling Torch noch mal nach. Damit wir hier auch ganz sicher sind. Um. Bei der Show hat dann Wade Barrett am Anfang ja auch der ja Titan schon darauf hingewiesen, dass Husky Harris und Michael McGillicuddy die waren, die da eingegriffen haben und hat die dann nochmal, die waren dann später nochmal Backstage zu sehen. Genau, aber er hat gesagt, die haben nichts mit NXT zu tun, weil er Angst hatte, dass er sonst nachträglich quasi disqualifiziert wird. Aber die werden wohl, denke ich, beide zu NXT kommen. Tja. Oder zu Nexus vielmehr. So. Brauchen wir hier sehr lange zu laden, deshalb lassen wir das einfach mal. Edge hatte kein Match bei Raw. Also Edge hat sein letztes Match bei Raw verloren. Wann es genau war, sei dahingestellt. Ja, auf jeden Fall nicht diese Woche. Das kann sein. Das war Raw. Dann kommt unsere Lieblingsshow NXT. Da gab es diese Woche einen Bullriding-Wettbewerb. Ach, schon wieder? Ja, und den hat, ich habe keine Ahnung, wer gewonnen. Ich glaube, Oksana war das. Nee, die andere. Oh. Maxine? Nee. Von nee. Oksana finde ich ja die Promos am besten. Ja, das Problem ist nur, sowohl du als auch ich weiß nicht, wer Oksana und wer Maxine ist. Du vertauschst das immer und ich weiß, wer wer ist, aber nicht wer wie heißt. Ich weiß, wer Oksana ist. Oksana ist die aus der Ukraine, die Russisch spricht. Ja, die jetzt... Maxine ist diese Arrogante, die als Rookie, als Pro Alicia Fox hat. Ja, genau. Ich glaube, Alexander hat gewonnen. Ich weiß auch nicht mehr. Ist aber auch nicht so wichtig. Richtig. Ja. Auf jeden Fall, Alexander hat dann noch und stand da dann noch Backstage mit Goldust. Der hatte ja den Million-Dollar-Titel geölt. Den hat er ja am Abend zuvor von Ted DiBiase da geklaut. Goldust war auch der mit diesen komischen Nachrichten immer bei Raw. Das hast du gar nicht erzählt, das Segment. Es scheint so, als wenn Goldust nochmal ein letztes Programm, also eine letzte Fehde bekommt. Das wohl daran liegt, dass im nächsten Jahr sein Buch rauskommt. Sein Buch? Der hat auch ein Buch geschrieben und ich nehme an, dass es dann bei der WWE Press rausgekommen ist. Und ich vermute mal, dass vielleicht ist es auch gar nicht im nächsten Jahr, sondern jetzt schon. Sonst wäre das letzte Problem ja viel zu schnell. Der wird wohl noch mal ein bisschen häufiger jetzt auch in Matches zu sehen sein. Habe ich nichts dagegen. Den finde ich eigentlich, der ist gut in Form und... Ich glaube, das kann ganz unterhaltsam werden. Auf jeden Fall hatte Oksana dann durch so einen komischen, leicht auf Drogen wirkenden, sehr einschläfernden Kerl, der scheint, als ob er schon irgendwie die letzten 5 Tage wach war und wohl irgendwie von sonst wem war, irgendwie so ein Sicherheitskerl, sonst wie was, so ein Zell bekommen, von wegen, dass sie hier nicht weiter sein darf, Visum verlängern etc. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden mit dem komischen Kerl, aber werden wir ja dann sehen. Ja. Ich glaube, ich werde mir NXT dann doch mal angucken, bevor ich mir SmackDown angucke. Dann gab es einen Talentwettbewerb. Jeder durfte sein Talent vorstellen. Oh, das ist lustig. Nennen wir mal die 5, die Namen der aller Rookies und ich kann dir dann mal hoffentlich sagen, was die denn an Talent hatten. Also ja, dann Oksana ist die Russe. Oksana? Weiß ich jetzt gerade nicht. Mach mal die anderen. Maxine ist diese Arrogante. Ja, das finde ich... Ach ja, stimmt. Die wollte sich... ja, ihr Talent... Weiß ich auch nicht, was daran Talent ist, aber auf jeden Fall wollte sie sich mit einer Torte bei Hornswoggle entschuldigen, dass sie ihn da aus dieser... aus diesem... Wagen, aus dieser... Ja, wie nennt sich sowas? Aus der Schubkarre letzte Woche da etwas unsanft rausgeworfen hat mit einem Kuchen. Sich dort dann hingekniet, wollte den Hornswoggle natürlich da über den Kopf ziehen, allerdings hat Hornswoggle da gekontert und Maxine ihn selber da ins Gesicht gehauen. Ja. Dann haben wir da AJ, diese Kleine. AJs Talent war Flexibilität, hat sich so ein bisschen gedehnt im Ring. Dann haben wir, wie heißt denn, von Vicky, Caitlin. Caitlins Talent war Malen, Kunst, und sie hat als Strichfigur Vicky gezeichnet, nicht gerade gut proportioniert und mit einer Excuse-Me-Blase. Und dann die schwarze Naomi. Oh Gott, das ist schwierig, du. Oh ja, Naomis Talent war Rappen, sie hat was vorgerappt. Mhm. Hat sie das gut gemacht? Oh, ging wohl. War machbar. Ich glaube, das waren sie dann alle, oder? Ja, wir sind noch immer bei Oksana stecken geblieben. Genau, Oksana. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwierig. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich guck mal in so einen Bericht. Mal gucken. Da müssen wir noch rausfinden. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht hat. Ich habe es zwar heute noch gesehen, aber. Wer hat denn eigentlich kommentiert? Hat CM Punk wieder mitkommentiert Nee, oder war der wieder war nur ja Mike letzte Woche. gekommen und Nee, CM Punk war letzte Woche ja auch schon nicht da. Der ist wohl. Naja, man weiß es nicht. Er sollte wiederkommen, aber er hatte dann wohl doch keine Lust. Und haben die Kommentatoren wieder so beschimpft? Was? Wer hat wen beschimpft? Haben die Kommentatoren wieder so geschimpft, dass die Sendung so schlecht ist? Das macht ja nur Michael Cole. Hat er das gemacht? Das macht er ja immer. Alles gut. So, mein Internetbrowser ist momentan so lahm, da lädt sich jetzt gerade gar nichts. Deshalb muss ich nochmal innerlichst nachdenken, was da denn passiert sein kann. Oh Gott. Axana, Axana, Erzähl Axana. mal lieber SmackDown, das ist ja nicht so wichtig. Doch, das ist so wichtig, das ist unsere Lieblingssendung, auf jeden Fall meine. Also ganz ehrlich, ich fand die zweite Staffel von NXT mit Husky Harris etc., die fand ich ganz schrecklich. Fandst du die auch ganz schrecklich? Ja, es war nichts Besonderes. Jetzt die dritte Staffel, die unterhält dich doch wohl besser, oder? Absolut. Ne, ganz ehrlich, also mich unterhält die fantastisch. Ja, Besser als die erste, auch die besser als die erste. zweite. Ich gucke das immer gerne. Aber ich weiß nicht mehr, was Axana als Talent hatte. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat die gesungen? Nee. Hat Ah ja, sie die hatte. gesprochen? Irgendwas irgendwie. Ach nee, wir haben auch noch Jamie vergessen. Die ist dann ja auch rausgeflogen. Jamie, das ist die etwas muskulösere. Ach, hier die Ringsprecherin. Ja, genau. Ach ja, hier. Jetzt fällt mir ein, was Jamie gemacht hat, aber was jetzt hier Axana gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Jamie hat Matt Striker geküsst. Und Axana. Ach ja, die hat hier, die hat so ein bisschen im Ring rumgeturnt und so. Bisschen rumgesprungen und so, ja. Ja, das passt aber, weil die Russen ja dafür bekannt sind, dass sie früher viele bei Gymnastik und Turnen und so immer bei den Olympischen Spielen haben. Ja, genau. NXT, ganz klar den Daumen nach oben, beste Sendung der Woche. Das sagt viel aus. SmackDown, hast du noch nicht gesehen, das ist jetzt gar nicht gut. Ja, ich kann es nicht ändern, Ja, ne? es gab Edge gegen Jack Swagger direkt am Anfang und dann gab es wieder so ein olles Promo von Kane, wo ich gar nicht zugehört habe, weil ich das ganz schrecklich fand. Auf jeden Fall war Barbera da auch mit bei. Und dann. Hat die Urne auch wieder geleuchtet? Nee. Nee. Oh, ist das Leuchten Ich weg? weiß auch gar nicht, ob die da war. Mit. Was will uns das sagen? Das Leuchten ist weg. Dann, dann, dann. Dann gab es Rey Mysterio gegen Alberto Del Rio im Main Event. Rey Mysterio hat hier gewonnen. War ganz nett, das Match. Dann gab es ein Promo von Big Show, der ist nämlich der Anführer des SmackDown-Teams bei Bragging Rights. Das interessiert auch viele Leute. Übrigens bei letzter Woche bei SmackDown, da hat man diesen Transporter, in den Vicky da reingelaufen ist am Ende der letzten Folge auf My Network TV, den hat man nie wieder gesehen. Auch nicht die Schachtel. Die Dukebusters, die waren diese Woche in dem Big Show, Hornswoggle etc. Promo wieder dabei, aber diese Schachtel und so, man hat da nichts wieder von gesehen. Das ist sehr, sehr schade. Und Vicky? Ist sie wieder aufgetaucht oder steckt die noch in dem Wagen fest? Ja, die hat man ja jetzt ja schon einige Male wieder gesehen, ne? Ja, das ist ja ein Ding. Ja, auf jeden Fall, Big Show ist Anführer dieses Teams und Miss ist Anführer bei Raw. Haben die Teams selber auch bekannt gegeben oder nur Nee, die haben sie noch Anführer? nicht. Also Big Show sagt, er muss drüber nachdenken und die Dude Busters wollten rein, die hat er dann geschobslammt und Hornswoggle war noch nett verkleidet dabei. Natürlich bei Raw interessant werden, jetzt mit Nexus. Vielleicht gibt es ja sogar drei Teams gegeneinander, dass Nexus als eigenes Team auftritt. Das wäre interessant. Wäre So, nur dann halt Champions League, dann ne? gab es ein United States Championship Match. Die United States Title Matches, die wurden jetzt schon zweimal von Nexus unterbrochen, interessanterweise. Man hat sich immer das Match ausgesucht. Man sagt ja immer, okay, das ist so. Mirko, Mirko, ein bisschen langsamer sprechen, ich verstehe dich ja kaum. Das United States Match, das wurde schon zweimal von Nexus unterbrochen. Das ist ganz interessant, dass man immer dieses Match nimmt. Das war einmal beim SummerSlam Pay-Per-View. Und jetzt auch bei der letzten SmackDown war das so. Also bei der davor wieder. Ja, bei dieser Supershow bei SmackDown. Ja, genau. Also Supershow im Sinne, dass da auch die ganzen Raw-Leute halt mit dabei waren. Ja, super war Weil es sonst trotzdem die nicht. Show ja nicht so toll. Nö, es ging eigentlich. Ja, auf jeden Fall hat man diese Woche um den United States Title, rede ich zu schnell, Thomas? Nein. Hey, so ist okay. Hat man Dolph Ziggler gegen MVP gesehen und Vicky Guerrero hat die Arena während des Matches verlassen. Hast du wieder die Schnellvorlauftaste angeschaltet, was? Ja. Ja, es ist so schrecklich gewesen. Nein, es war nicht so schrecklich, aber ich will es möglichst schnell weghaben. Nee, Mach mal. es war eigentlich relativ gut. Ich gucke mir es ja eh noch an. Von daher ist es ja nicht so wild, dass ich nur die Hälfte mitbekomme von dem, was du Nee, ich erzählst. werde mich jetzt mal hier etwas langsamer. Nee, auf jeden Fall, Vicky hat das Match, während des Matches hat sie den Ring verlassen. Dolph Ziggler wollte sie noch zurückhalten, aber hatte da keinen Erfolg. Während des Matches kam dann noch Caitlyn rein, die hat am Ende dann MVP am Fuß festgehalten, ihn dadurch abgelenkt, sodass Dolph Ziggler den Zigzag zeigen konnte und den Pinfall. Und dann kam Caitlyn in den Ring und hat, Und hat ihn gefeiert. ja genau, und haben zusammen gefeiert, was Vicky, die dann wieder rauskam, natürlich gar nicht gefiel. Dolph hat sie dann halt wieder weggestoßen, aber letztlich, ja, der Faceturn, der steht wohl vor der Tür. Das gleiche gab es übrigens auch schon bei NXT. Ja, die Storyline geht weiter. Ja, sehr gut. Sieht doch Sehr, sehr gut gut. hin. Ja. Dann kann man mal Caitlyn als Begleiterin, Valet von Dolph Ziggler zum Ring bringen. Das habe ich auch nichts gegen. Glaubst du, dass Caitlyn NXT gewinnt? Ja, entweder Caitlyn oder AJ. Die sind ja jetzt momentan immer so Freunde. Die machen ja immer auf Freunde und so. Und am Ende gibt es da den große Feindschaft. Das Interessante ist, am Anfang war ja in der Sendung als Favoritin Naomi, weil die vom Kämpferischen her am besten Ja. ist. Die wurde Die ja hat in man der bisher ersten noch nicht wieder im Match gezeigt. Das ist auch ganz interessant bei NXT. Man ist so schlau und zeigt da nicht viel Wrestling. Es gab diese Woche ein Match von circa 2 bis 3 Minuten und mehr nicht. Aber die Naomi, die sah halt in dem ersten Match wie ein Superstar aus und die war auch vom Wrestling her noch am ehesten akzeptabel. Jetzt interessiert es keine mehr, weil es in dieser Sendung nicht um Wrestling geht. Die ist dann aber in den nachfolgenden Sendungen vollkommen untergegangen. Weil es in dieser Sendung nicht um Wrestling geht. Naja, SmackDown war auf jeden Fall ganz nett. Also ich muss sagen, es ist ja, ich habe ja jetzt das Glück, ich habe ja jetzt Das das ist aber Glück wirklich und schnell gesprochen. Ich habe gar nicht so richtig mitbekommen. Das heißt, Dolph Ziggler war nachher der Main Event. Nein, der war nicht im Main Event. Im Main Event war Rey Mysterio gegen Alberto Del Rio. Achso, da hast du noch gar nichts von Doch, da habe erzählt. ich auch was von erzählt. Warte mal, so schnell das ist. Nein, das stimmt ja gar nicht. Heidewitzka. Ich habe das echt nicht mitbekommen. Naja. War da ein Match zwischen Rey Mysterio und Alberto Del Rio? Im Main Event, ja, das hatte man wohl vorher auf der WWE.com-Seite angekündigt und ja, ich weiß nicht, warum man das Match jetzt gebracht hat. Wer hat denn das gewonnen? Rey Mysterio. Das ist ja alt, das ist ja dämlich. Dämlich. Warum wird denn ein Pay-per-view-Match, bevor es. Alter, verstehe ich nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Das muss, bevor die zum ersten Mal gegeneinander kämpfen, das muss, wenn die das erste Mal gegeneinander kämpfen, muss das ein Pay-per-view-Match sein. Ja, eigentlich schon. Doch. Sag mal, was machst denn du da jetzt? Gehst du Dann da. hat Rey Mysterio auch noch gewonnen. Das heißt, das ist jetzt, die Fehde ist jetzt schon wieder vorbei, oder was? Oh, Scheiße. Ja, genau. Das ist doch wohl albern. Ja. Also, wenn du mir das jetzt erzählst, jetzt überlege ich mir ja ernsthaft, ob ich mir das noch angucken soll. Sag mal, schwimmst du da zu Hause oder was machst du da? Ich bin jetzt gerade am Abwaschen. Ich habe ja jetzt da fertig gegessen und ich bin jetzt am Abwaschen. Sehr interessant. Nee. Also SmackDown war ganz interessant. Es war nicht so schlecht, wie ich das jetzt die ganze Zeit dargestellt habe. Ich freue mich übrigens, also die SmackDown-Tour im November, die wird ja all besser. Edge ist jetzt ja auch offiziell auf der Card angekündigt, der wird auch kommen. Befürchte aber, dass dafür Undertaker nicht kommen wird. Doch, der Undertaker ist weiterhin angekündigt, von der Card genommen, dafür ist allerdings CM Punk. Ja, da gibt es die Gerüchte, oder was heißt Gerüchte, da ist wohl ziemlich klar, dass er zu Raw wechseln wird. Nee, der Undertaker wird auf jeden Fall weiterhin kommen, der ist weiterhin angekündigt, der hat weiterhin ein Match auf der Card. Ich würde euch das wünschen, ja. Ja, das machen die auch, das machen die auch nicht. Ich habe halt nur gehört, dass er, das hat man ja auch beim Pay-per-view gesehen hat, immer noch gesundheitlich ziemlich angeschlagen ist und zumindest in den USA im Moment wohl auch keine Hausshows macht. Deshalb weiß man nicht, ob er sich dann auf diese Europatournee mitbegibt. Das hängt wahrscheinlich von den Kartenverkäufen ab. Wenn die Kartenverkäufe weiterhin so schlecht sind, dass die Hallen nicht im Vorfeld alle ausverkauft sind, dann vermute ich mal, dass er da mitkommt, damit noch möglichst viele Leute an der Abendkasse Karten kaufen. Und wenn die Hallen schon ausverkauft sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, kurzfristig wegen Verletzung ist doch nicht dabei. Aber das wird sich dann zeigen. Vielleicht habt ihr ja Glück, das wäre ja schön. Ja, ich denke schon. Naja, Thomas, was gibst du der Woche? Ja, Sternewertung. Impact. Achso, ja, dann Sternewertung. 3 Sterne. Ich gebe auch 3 Sterne. War eine nette Woche. NXT war Highlight. Raw und SmackDown war beide unterhaltsam, aber nichts Besonderes. Für mich war das Highlight der Woche ja tatsächlich das Flair-Foley-Match. Das fand ich ja also wirklich ganz herausragend. Da würde ich mir, das würde ich mir an deiner Stelle mal aufnehmen. Maria eindeutig nicht. TNA ist für mich Geschichte. Im Prinzip ist das nicht TNA, ne? Das ist wie ein Ja, das ist schön und gut, aber TNA ist TNA. früheres klassisches ECW-Match. Du musst da ein bisschen weniger dogmatisch werden. So, ja, ich gebe auch 3 Sterne. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe ja, dass Paul Bearer mit nach Deutschland kommt. Ich hoffe ja, dass Caitlyn mit nach Deutschland kommt. Ich hoffe, dass so viele Leute mit nach Deutschland kommen. Also Paul Bearer, das wäre natürlich eine tolle Ja, Sache. das wäre Da super. muss ich sagen, da würde ich mich, glaube ich, auch ein bisschen ärgern, dass ich mir keine Karte geholt habe. Ja, das wäre super. Das finde ich auch nicht schlecht. So, dann hat Thomas ja gemeint, wir sollen hier bauen vor Gläuten. Da muss ich hier mal kurzerhand mein Netbook aufbauen. Ach, hier. Hier Weil du ist hast ja es. ein eigenes Programm, in dem die ganzen Tippstatistiken festgehalten werden. Da sind ja die Statistiken der letzten 7 Jahre enthalten, damit du die Langzeitentwicklung da auch verfolgen kannst. So. Richtig, ja. Ja, natürlich, natürlich, alles richtig. Wann fängt denn eigentlich Windows. diese Stockcard-Challenge an? 20:15 Uhr. Aber bis dahin müssen wir durch sein. Ja. Jetzt haben wir schon. Es ist gleich 8:30 Uhr. Halb neun wäre schlecht, halb sieben. Es ist gleich 6:30 Uhr. Meinte ich. So, dann wollen wir hier mal losmachen. Guckst du dir das vollständig an bis zum Ende da, diese Stockcar-Challenge? Ich weiß das nicht, es ist immer so eine Sache. Letztes Jahr war es nicht mehr so toll, vorletztes Jahr fand es ganz gut. Es kommt immer drauf an, man muss immer drauf hoffen. Also, ich meine, das klingt jetzt wieder blöd und fies und kannibalisch, wie wir das beim Wrestling mit dem Blut auch immer haben. Aber man muss wirklich, es ist beim Formel 1 ja genauso, man muss wirklich darauf hoffen, dass möglichst viele Unfälle passieren, dass sich möglichst viele Autos drehen. Weil das ist ja, eigentlich geht es ja auch darum. Es ist ja eine Stockcar, da geht es ja um Zerstörung und man muss hoffen, dass möglichst viel zerstört wird. Dann ist es interessant, wenn das alles nur sehr gediegen abläuft und da nicht viel zerstört wird und so, dann ist es nicht so toll. Genau, was ich bei diesen Einzelgeschichten von Raab, sowohl jetzt bei diesem Stockcar oder dem Turmspringen oder diesem Bockfahren immer finde, ist, dadurch, dass es so lang geht, 4 Stunden, so nach 2 Stunden hat man häufig, dass es dann noch ein bisschen sehr, sehr stark sich ähnelt und ein bisschen Ja, öde stimmt. wird. Das Gute ist aber, dass es hier mit in Klassen so aufgeteilt ist und die größeren Klassen, die sind eigentlich auch immer recht gut. Mal gucken. So, ich habe hier gerade Gerüchte, steht Comeback von Batista bevor. Das habe ich auch gehört. Aha. So, die Bound for Glory Card, die finde ich hier jetzt gerade mal so gar nicht. Doch mal tna-wrestling.com ein Nee, und jeder auch. da kann man die nicht kopieren. Das bringt mir nicht viel. Ich tippe die ja nicht einzeln ab, ne? Ich bin ja nicht blöd. Aber auf Moonfall findest du die doch wohl, oder? Nee, auch nicht. Die haben da auch nie gerade. Ich guck gerade bei Cage Match, aber das ist auch ganz schwierig. Schrecklich. Schrecklich. Also hier steht was von vollständige Bound for Glory Card, aber ehrlich gesagt sehe ich hier keine Bau. Also ich gucke gerade mal. Auf TNA Wrestling gibt es eine Seite, da kannst du die kopieren. Ach hier, ein Blick auf die Card. Jetzt habe ich's. Ich hab's. So, dann muss ich die nur noch schnell rüber kopieren. Oh Gott, sind das viele Matches. 2, 4, 6, 8 Matches. So viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stimmt. 8 Matches und 2 irgendwie so Team 3D will make a major announcement. Also irgendwie wieder so eine alberne Ankündigung von Team 3D und plus, who are they that Abyss has promised will be at the pay-per-view event? Oh, spannend. Meinst du, dass es da jetzt noch irgendeine Überraschung gibt, dass da noch irgendwelche Leute, mit denen man nicht rechnet, da jetzt zu TNA kommen? Ich weiß nicht, ich habe das schon mal gesagt. Es gibt diese großen Ankündigungen von TNA, die gehen mir total auf die Nerven. Das gibt's ja, glaube ich, jede Woche gibt's bei TNA so eine große Ankündigung, die alles verändern wird. Und ja. Naja. Vielleicht ist ja Matt Hardy der große Überraschungsgast. Ach so, ja, es gab übrigens bei der Impact noch eine Überraschung. Und zwar Mickie James ist zu TNA gekommen. Ja, die wurde ja unter Vertrag genommen, das hatte ich dir ja schon mal gesagt. Genau, die ist jetzt bei Bound for Glory dann Special Referee für die Frauen-Titel-Match. Lass uns einfach mal anfangen zu tippen. So. Das Promo von Mickie James war ganz gut und so diese Video-Eingangssequenz von ihr haben sie auch ganz gut gemacht. Lass uns mal anfangen zu tippen. Wir fangen oben an. Oben bei dem Main Event? Sollen wir uns nicht steigern von den Schwachen zu den Starken? Nee. Nee, ich hab das jetzt hier. Das ist dann aber ein typischer TNA-Tipp, ne? Erst das Beste, ja, das passt und dann doch. Danach nur noch den Müll. Ja, das passt doch. Haben wir hier alles gleich TNA-mäßig. TNA World Heavyweight Championship Title Match, es ist ein Freeway und der Titel ist, das hier verrät, vakant wohl anscheinend. Ja, weil Rob Van Dam ist ja halt totgehauen worden von Abyss. Totgehauen worden. Ja, den Titel für ist der wirklich totgehauen worden? Ist er jetzt wirklich tot? Laut Storyline? Nee, ein bisschen blöd ist jetzt, dass der Titel zwar noch vakant ist, Rob Van Dam aber schon wieder nicht Titelkampf auch bei dem Pay-Per-View hat. Typisches TNA-Booking halt. Hat er da nicht gesagt, okay, ich will den Titel zurück, hat er da gesagt, okay, na, Biss hat mich halt totgehauen, da kann ich auch nichts machen. Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja. So, Jeff Hardy gegen... Ganz kurze Anmerkung noch dazu. Bei der letzten Impact-Sendung hat Biss Dixie Carter im Eingangssegment entführt und dann hat Dixie Carter Eric Bischoff gesagt, du musst jetzt sofort Biss kündigen im Ring, du musst ihn feuern. Und dann kam aber Rob Van Dam dazu und hat gesagt, mein Match beim Pay-Per-View gegen ihn will ich aber haben, danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Das heißt, Dixie Carter hat dann in der Sendung die Kündigung von Abyss unterschrieben. Das heißt, nach dem Pay-Per-View gehört er nicht mehr zu TNA. Aber wahrscheinlich kommen ja they und übernehmen TNA und dann ist das Ganze bestimmt nicht mehr gültig. Aha. Vielleicht kommen ja die Outsiders wieder. Scott Hall. Bäh. Kevin Nash. Bäh. Und sie übernehmen mit der NWO, die müssen sie ja umbenennen, weil die Rechte für die NWO hat ja die WWE. Dann nennen sie das die MWO. Hä? Und dann übernehmen die TNA. Und dann kann Abyss auch wieder mitmachen. Jeff Hardy gegen Kurt Angle gegen Mr. Anderson. Dein Ach so, ja. Tipp. Soll ich anfangen? Ja. Das ist einfach zu tippen, Kurt Angle. Kurt Angle tippe ich auch. Kurt. Das ist ja, wenn Kurt Angle verliert, dann muss er ja TNA verlassen. Ja, das ist eine nette Sache, die läuft ja auch noch. Das wäre schon ziemlich albern. Also, außer die sind wirklich so blöd und lassen Kurt Angle verlieren und dann heißt es, er muss zurücktreten und zwei Wochen später ist er doch wieder da. Da traue ich denen auch zu. Aber das wäre jetzt ganz dämlich. Deshalb sage ich mal, Kurt Angle gewinnt. TNA Women's Knockout Title 4-Way also Match. Ganz kurz noch zu Kurt Angle. Es gab übrigens auch bei TNA Impact eine Battle Royale im, die nannten das im Gauntlet-Style, also im Prinzip war das quasi ein Royal Rumble, muss man sagen, mit allen Bound for Glory-Teilnehmern und der Gewinner kriegt $100,000. Und diese Battle Royale kam gar nicht zum Ende. Da war Impact schon zu Ende, aber in der Battle Royale, da waren noch, weiß ich nicht, waren noch 10 Wrestler im Ring oder so. Und dann haben sie alle gesagt, und man könnte sich das Ende aber ganz toll bei TNA Reaction angucken. Das Blöde ist nur, TNA Reaction hatte ich nicht aufgenommen. Das heißt, das Ende des Main Events, das ist auch typisch TNA, ne? Das Ende des Main Events habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das dann im Podcast gehört, dass Kurt Angle diese Battle Royale aber auch gewonnen hat. Ja, so verleutet man Leute, Reaction zu gucken. Also als ich das gesehen habe, da dachte ich im ersten Moment auch, also Impact gucke ich mir auch nicht wieder an, weil das finde ich eine Frechheit, dass sie dann einen zwingen wollen, noch eine Dreiviertelstunde sich dieses Zeug anzugucken, damit man das Ende vom Main Event wenigstens zu sehen kriegt. Das ist doch wohl eine Frechheit. Wahrscheinlich hat man den Main Event dann ganz zu Schluss gezeigt. Das glaube ich nicht, weil ich habe ja ein einziges Mal Reaction geguckt, da war das so, dass es dann gleich weiterging. Also als wenn das im Prinzip... Ach so, eine Live-Sendung, ja, das kann natürlich sein. Ja. Ja. So, auf jeden Fall, TNA Women's Knockout Title Four-Way Match Special Referee Mickie James. Angelina Love gegen Madison Rayne gegen Terra gegen Velvet 3. Und weil wir einen TNA-Tipp haben, tippst du wieder zuerst. Ich tippe mal auf Victoria oder Terra, weil ich davon ausgehe, dass Mickie James sofort, wenn sie kommt, irgendwie ins Titelrennen einsteigen muss. Und dann braucht sie ja irgendwie einen Heel. Und Tara ist auch diejenige, die am besten arbeiten kann und die kennt Mickie James auch schon aus der WWE. WWE. Deshalb tippe ich auf. Ja, vielleicht verbünden die beiden sich ja. Neues Tag Team ist geboren. Man weiß. Irgendwann, aber jetzt denke ich, könnte erstmal eine Fehde zwischen den beiden kommen. Ja, oder so, eins von beiden. TNA World Tag Team Title Match. Was würdest du auch noch tippen wollen? Ja, ich tippe auf Terra. TNA World Tag Team Title Match, The Motor City Machine Guns gegen Generation Me. Jetzt fängst du mal an zu tippen. Nee, wir machen hier einen TNA-Tipp, du tippst wieder. Zuerst. Das heißt, du tippst einfach alles genauso, wie ich es auch tippe. Nein, es ist, nee, mach ich nicht. Ich kann ja mal was anderes tippen. Tipp doch mal was. Oh, ja, ich überlege gerade. Eigentlich müssten ja mal Generation Me, die Fehde geht ja jetzt schon eine Weile, eigentlich müssten die den Titel mal gewinnen, weil das ja an sich besser ist, wenn die Babyfaces den Titel hinterherjagen. Aber ich glaube, dass man trotzdem Motor City Machine Gun, nachdem die jahrelang keine Chance auf den Titel haben, einen längeren Run gönnt und deshalb tippe ich trotzdem auf Motor City Machine Gun. Ich glaube und hoffe aber, dass die Fehde zwischen den beiden noch ein bisschen weitergeht. Ich tippe auch auf die Motor City Machine Gun, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einem jungen Team wie Generation Me den Titel jetzt schon gibt. So. Du kannst halt Tipp auch einfach weglassen und ich tippe einfach nur. Ja, wäre auch gut. TNA X Division Title Match, Jay Lethal gegen Douglas Williams. Fang du mal an zu tippen. Nee, es ist ja ein TNA-Tipp, du fängst ja an. Du kennst die beiden gar nicht, ne? Weißt du denn wenigstens, wer der Titel geträgt? Ja, natürlich kenne ich die beiden, Thomas. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen TNA geguckt und so. Ich kenne die Namen alle. Weißt du denn, wer der aktuelle Titelträger ist? Jay Lethal. Okay. Ja, das steht da ja in Klammern immer hinter, Thomas. Nein, sonst wüsste ich das nicht. Ich bin mir bei dem Match nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Deshalb muss ich hier raten. Und also ich wünsche mir Douglas Williams. Vermute aber fast eher Jay Lethal. Und überlege jetzt, ob ich mit meiner Vermutung oder meinem Wunsch gehen soll. Lass mich mal überlegen. Beim Frauentitel glaube ich, dass es einen Wechsel geben wird. Der andere Titel war vakant. Beim Tag-Team-Titel glaube ich, dass er bleiben wird. Dann sage ich hier, der Titel bleibt auch und Jay Lethal kriegt den Titel. Ich tippe auch auf Jay Lethal, denn ich weiß noch, dass Douglas Williams vor einiger Zeit, als ich den letzten DNA-Pay-Per-View geguckt habe, ich weiß nicht mehr, welcher das war, auf jeden Fall hat er da den Titel gehabt. Und entweder hatte er den Titel oder hat den Titel da verloren. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass man den Titel ihm jetzt schon wieder gibt. Das wäre ziemlich wirrwarr, würde zwar zu TNA passen, aber trotzdem glaube ich das nicht und tippe deshalb auch auf Jay Lethal. Hätte auch einfach sagen können, ich tippe dasselbe wie ich. Nein, ich habe mir da ja auch Gedanken rumgemacht. Okay. Lethal Lockdown Match gibt es hier anscheinend auch, sehe ich gerade. EV 2.0, das sind Raven, Rhino, Sabu, Stevie Richards und Tommy Dreamer mit Mick Foley, treffen auf Fortune, das sind AJ Styles, James Storm, Kazarian, Matt Morgan und Robert Root mit Ric Flair. Ja, fang du mal an. Nee, fang du mal an, wir sind ja bei einem TNA-Tipp, da fängst du ja an. Achso. Ich hoffe und tippe, dass Fortune gewinnt. Weil EV2, das sind für mich die abgehalfterten ECW-Wrestler, ich finde wirklich, und bei Fortune, da sind so Leute wie Beer Money und AJ Styles mit dabei, also wirklich die aktuellen Talente. Ich hoffe wirklich nicht, dass die sozusagen die alten Säcke gegen die wirklich guten Wrestler gewinnen dürfen. Deshalb hoffe ich, dass Fortune gewinnt. Sehe ich genauso. Vielleicht gibt's dann ja mal eine Fehde zwischen Fortune und They. Ja, They wissen wir ja noch nicht, ob das Heels oder Babyface sind. Das sieht ja eher aus, als wenn das Heels, ja. Naja, aber so die zwei Heel-Parteien, die beide so die Herrscher über TNA sein wollen, das wäre natürlich schon was. Ja, interessant wäre das schon. Und das Match zwischen Foley und Ric Flair hat eigentlich ganz gut Werbung dafür gemacht, weil am Ende sollte Ric Flair in dem Match dann so ähnlich wie das mal bei Mr. McMahon war, das Hinterteil von Mick Foley küssen. Das war die Stipulation. Und dann kam aber Fortune in den Ring gerannt und haben Foley niedergeschlagen und dann kam EV2 dazu und haben den Safe gemacht. Also das Match haben sie eigentlich ganz nett aufgebaut. Mhm. Monsters Ball Match, Abyss gegen Rob Van Dam. Ja, das gewinnt natürlich Rob Van Dam. Mal gucken, was das für ein Match wird. Das kann halbwegs unterhaltsam werden. Vielleicht passiert aber ja auch in diesem Segment, dass dann Rob Van Dam gewinnt und dann kommen irgendwie Zay reingerannt und machen RVD fertig oder so. Okay, dann mache ich hier einen Unterschied und tippe auf Abyss. Vielleicht durch Hilfe von Zay, man weiß es nicht. Dass Zay da ein bisschen Hilfe schickt. Es ist ja Monsters Ball, kann ja keine Disqualifikation geben und davon her. Könnte sein. Ja. Okay, dann haben wir hier den Unterschied. Hat sich das Tippspiel wieder voll gelohnt. Waren das schon die Matches? Nee, es kommen noch zwei. 3-on-2 Handicap Match. Jeff Jarrett und Samoa Joe gegen D'Angelo De Niro, Kevin Nash und Sting. Es ist gar nicht so einfach zu tippen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass The Pope den siegreichen Pinfall gegen Jeff Jarrett macht. De Niro, Nash und Sting. Und da ich von dieser Fehde keine Ahnung habe, mir da nicht viel runter vorstelle, nur große Langeweile, tippe ich auch auf dieses Team. Ich verstehe die Fehde auch nicht. Da war bei der Impact-Sendung irgendein Promo und ich habe wirklich am besten Willen nicht begriffen, worum es da ging, was die sich da erzählt haben. Da. Alle möglichen Leute da, Sting und Nash. Und ich finde diese Fehde zwischen Kevin Nash, Sting und Jeff, ja, zwischen Jeff Jarrett, Kevin Nash und Sting, die finde ich sowieso sowas von schrecklich. Das ist die schrecklichste Fehde ever. Ja, das ist, die Promos sind so kryptisch. Man weiß wirklich nicht, die sagen zwar Worte und ich kann die ganzen Worte übersetzen, sie machen aber trotzdem keinen Sinn. Nee, es ist auch das Problem. Also bei mir war das, als ich noch TNA geguckt habe, früher mal, da gab es diese Fehde ja auch schon. Und ja. Ich meine, ich habe viele Worte verstanden. Ich habe nicht alles verstanden, aber auch da hat es natürlich keinen Sinn gemacht. Es ist sehr seltsam, wenn man jede Woche wieder irgendein Promo hört, keinen Sinn daran ergibt, dass keinen Sinn ergibt, die sich dann wieder irgendwie prügeln, da dann noch irgendwie ein Sting zukommt und man da nichts versteht. Ja, aber man sollte dazu vielleicht mal einen Bericht lesen, vielleicht hat das mehr aber Sinn. Auch, das sagen aber auch die ganzen amerikanischen Podcaster, dass das keinen Sinn macht und die fragen auch öfter, hast du verstanden, was die da überhaupt erzählt haben? Und die sagen dann auch meistens, nee, ich weiß auch nicht, worum es da geht. Ja, auch interessant, die sind ja sogar englischsprachig, die müssten das ja eigentlich jetzt ja, wie gesagt, man kann ja die Sprache verstehen und trotzdem den Sinn nicht. Es gibt ja auch, so, sag mal, deutsche Musiktexte, wo du trotzdem nicht weißt, worüber singt er denn da jetzt eigentlich? Das ist eine gute Sache. Ich habe vor der Aufnahme habe ich nochmal hier Krokus von, wie heißt die Gruppe? Von Erdmöbel gehört. Verstehst du auch nicht die Texte? Nicht alle. Ich müsste die eigentlich auch jetzt mal vernünftig durchhören. Ich bin, weil ich jetzt die ganze Zeit dabei bin, meine Podcasts aufzuholen und dann 2 Tage Dienstreise hatte, bin ich noch nicht mal richtig dazu gekommen, die 3 Fragezeichen mit Verstand durchzuhören. Tja. Aber gut, lass uns mal weitermachen. Ein Match müsste noch kommen, ne? Tag Team Match. Eric Young und Orlando John gegen Inc. Jesse Neal und Shane Moore. Ach ja, das haben sie aufgrund der letzten Impact als Comedy-Match noch dazugenommen. Ich sag mal, Inc. gewinnt. Tipp ich auch. Das ist mir sowas von egal, wer das gewinnt. Ja, das habe ich bei vielen Matches. Das ist ja auch ein albernes Gimmick, ne? Eric Young spielt jetzt die Rolle, der ist ja mal irgendwie wie heißt denn diese Sendung? TNA, also quasi der Superstar von TNA, wie heißt denn das? Dann gibt es da auch so eine Sendung, wo die Undercard-Matches sind. Reaction? Nee, Reaction ist ja diese Doku-Show. Es gibt noch eine andere, die auch nur in Explosion. TNA Explosion. Und bei TNA Explosion ist ja irgendwie mal Eric Young so von der Ringecke runtergeschmissen worden auf den Flur und dann so auf den Kopf gefallen, dass er seitdem dieses Gimmick spielt, dass er irgendwie einen Schaden am Kopf hat. Genau Bescheid weiß und jetzt spielen sie das Gimmick, das fand ich eigentlich ganz lustig zum Teil, dass er jetzt im Tag Team mit Orlando John gegen Inc. zum Beispiel nie so genau wusste, zu welchem Team er eigentlich gehört. Er hat dann zum Beispiel öfter mal versucht, die Leute von Inc. einzutaggen oder hat, weiß ich nicht, hat dann teilweise irgendwie Probleme mit dem Ringrichter gehabt und wollte den niederschlagen oder so. Also, das ist eine dämliche Storyline. Ist aber witzig, zumindest. Ja. Okay. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, wer gewonnen hat? Oder wer gewinnen wird? Ja. Ich habe die Tipps schon geschlossen. Ich habe auch Inc. Ja, du tippst halt das, was ich auch tippe. Nee, ich habe einen Unterschied. Einen entscheidenden Unterschied. Abyss gegen Rob Van Dam. Ja, das Das hängt jetzt davon ab, ob da wirklich welche reingerannt kommen. Da könntest du recht haben. Also das kann eine enge Geschichte werden mit dem Tipp. Ja. Meistens gewinne ich sowas, ja. Meistens gewinne ich. Was ganz gut ist natürlich, die haben jetzt Glück mit dem Datum für den 10.10.10. Ja, das haben sie auch ganz gut gemacht in den Impact-Sendungen, dass sie immer wieder 10.10.10 so gesagt haben und das könnte wirklich für TNA mal ein Pay-Per-View mit wieder ein bisschen besseren Buy-Rates, also weiß ich nicht, so 40.000, 50.000 ist ja für die eigentlich sensationell. Selbst ich gucke es. Könnte durchaus hinkommen. Die Matchcard finde ich nicht ganz so überzeugend, obwohl ich glaube, dass der Main-Event sehr, sehr gut wird und Lethal Lockdown gucke ich ja eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Mhm. Ich gucke es aber auch nur, weil ich jetzt Ferien und genug Zeit habe. Ansonsten würde ich es, glaube ich, nicht gucken. Dann würde ich meinen guten Montagnachmittag nach der Schule, glaube ich, nicht damit verbringen, TNA Bound for Glory zu gucken. Seit wann hast du eigentlich Ferien? Ja, eigentlich sind die Ferien erst ab Montag so richtig in Gange, ne? Jetzt gestern war der letzte Schultag. Gestern war der letzte Schultag. Und bist du da nicht hingegangen oder weshalb sagst du eigentlich? Ja, weil jetzt das Wochenende ja sowieso frei ist, ob jetzt Montag Ferien sind oder nicht. Ich dachte, gestern war der letzte Schultag. Und ab Montag sind dann Ferien bis zum 24. dann, ne? Wenn wir aus Berlin zurückkommen. Genau. Ja. Ja, das ist für dich ein guter Urlaub. Schönes Konzert in Berlin. Ja. Schöner Pay-Per-View ist nicht. Wann ist denn eigentlich der Brock Lesnar Pay-Per-View? Sag mal, ist das zu der Zeit, wo wir in Berlin sind? Keine Ahnung. Ich weiß mal ganz nicht. Kurz, guck mal ganz kurz, du hast eine Internetverbindung. Ich kann jetzt nicht, weil ich deswegen auf dem iPhone habe. Das Netbook jetzt gerade wieder zugeklappt. UFC Lesnar gegen Velasquez. Oder einfach UFC Pay-Per-View. Da müsste ja irgendwo was kommen. Ja, komm dann wieder auf hier. Ist das ein regulärer UFC Pay-Per-View? Das ist ein regulärer UFC Pay-Per-View. 120? Das müsste eigentlich. Nee, 120 ist glaube ich in Köln. Ist das nicht 119? Oder ist das 121? Guck mal einfach rein, 120. Okay. Das könntest du übrigens gut in Wikipedia gucken. Okay. Ich muss ja jetzt gerade ich habe den Laptop, das Laptop zugeklappt jetzt wieder. Das dauert jetzt immer noch so ein bisschen. So, wir haben jetzt schon ziemlich lange hier telefoniert. Ja, guck aber bitte noch wegen dem UFC-Pay-Per-View. Ja, bin ich ja bei, Thomas. Man muss das überbrücken. Ach so. Ja, ja. Wikipedia.de UFC 120. Die deutsche Wikipedia hat gar keinen einzelnen Artikel dafür. Da muss ich hier wieder auf das Englische wechseln. Ja, du hast drei Fragezeichen die neuen Folgen noch nicht richtig gehört, ne? Ne, ich möchte mich da noch nicht zu äußern. Ich habe nur von der Dreitag die erste so richtig gehört. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, die war auch richtig gut. Ja, UFC 120 ist Bisping gegen Akiyama. Das ist in England. Also ist es... Dann gib mal 121 ein. Ja, mache ich gerade. Ich glaube 121. Ja, Lesnar gegen Valles. Ah ja, 23. Oktober. Mhm. Ach, das ist ja dämlich. Das ist ausgerechnet dann, wenn wir am Sonntag fahre ich zurück. Dann müsste ich das entsprechend aufnehmen und am Sonntag dann gucken. Ja. Und dann Bragging Rights ist am 24. Oktober. Ja, das ist ja auch wieder auch blöd. Da sind die Ferien gerade vorbei. Ich habe montags wieder nachmittags und dann kommt Bragging Rights. Ja, das ist nicht so wichtig. UFC ist wichtiger. Ja, ja. Also wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, dann gucke ich mir lieber die UFC an. Speziell. Ja, UFC ist aber am Samstag. Das kann man dann am Sonntag gucken. WWE ist am Sonntag. Das muss man dann am Montag gucken. Ja, ja, ich bin am Sonntag dann halt noch im Zug. Das kommt dann immer drauf an, wann ich zu Hause bin. Mhm. Ja, du wolltest mal erzählen, welches Buch du gerade liest. Oder was machst du noch? Wir müssen jetzt da zum Ende kommen, sonst wird die Sendung ja sehr, sehr lang. Ja, Thomas, Dreitag ist auf jeden Fall fantastisch. Also die erste Folge ist schon mal gut. Ich hab die auch erst einmal gehört. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir die heute Abend nochmal anhöre oder so. Schaff ja. Nicht. Das sind ja insgesamt 3 Stunden. Ja, ich brauche ja Soccer Crash Challenge nicht ganz gucken. Die erste Folge war schon gut. Die zweite mit Bob, die ist schon auch sehr, sehr gut. Und die dritte mit Peter, die ist einfach nur fantastisch. Ein Klassiker. 5 Sterne, also das ist eine super Folge. Auch vom Habe ich Humor in her. deiner, habe ich in deiner Kritik gelesen. Hast du die eigentlich auch auf deinem Blog veröffentlicht? Nee, die war extra Mal, nur für dich geschrieben. solltest du mal machen, ist sehr gut geschrieben, die Kritik. Ja, die hab ich so da schnell hingeblättert, ja. Ist trotzdem nicht gut geschrieben, ne, meine ich ehrlich. Naja. Ja, Thomas, was liest du denn gerade? Ich lese jetzt gerade das Buch von dem Iron, I am Iron Man. Ja, natürlich. Also das ist dieser komische Kerl, von dem diese, wie heißt sie, Helene Hegemann, Ja. dieses Buch, was du so schrecklich fandest, Ja. wo die so furchtbar viel abgeschrieben hat. Und von dem habe ich mir mal am Bahnhof für eine Zugfahrt das Taschenbuch, wo sie drauf abgeschrieben hat, dieses Strohbuch, dann doch gekauft, weil was anderes hatten sie nicht. Und das sah mir so aus, als wenn sich das leicht lesen lässt. Und dieses Strohbuch, das fand ich richtig gut. Das habe ich dann ganz schnell während der Zugfahrt durchgelesen. Und dann habe ich gesehen, es gibt von dem noch ein anderes Buch. Und dann habe ich einen Amazon-Gutschein bekommen. Und dann habe ich mir das von dem Gutschein bestellt. Und da habe ich jetzt so die ersten 50 Seiten gelesen. Spielt jetzt in der Zeit, wo er in Mexiko wohnt. Gefällt mir nicht so gut wie Strobo. Kann ich aber noch kein endgültiges Urteil abgeben. Lässt sich auf jeden Fall gut lesen. Ist auch sowas, was ich gut heute Abend noch beim Fernsehen gucken lesen kann, weil das sind so ultra kurz Kapitel. Also da ist selten mal ein Kapitel länger als Ultra dran. kurze Kapitel. Nee, ich habe eine Stunde vor der Aufnahme habe ich Todesbrut von Klaus-Peter Wolf durchgelesen. Das war gut. Also ich werde demnächst bei so ein paar Kurzrezensionen machen. Ich habe mir einen weiteren Blog bei WordPress einen weiteren Blognamen gesichert. Und wie heißt der Blog dann? Aber noch nicht, das wird noch nicht gesagt. Achso, das wird dann groß Bleibt noch gefeatured, aber das Geheimnis. sind dann nur Buchrezensionen. Nee, das sind dann Buch, Musik, Film und all solche. Ich werde dann auf jeden Fall aber das machen, dass es sehr kurze Rezensionen werden. Okay. Ja, Und dann wenn kann man ich dann mal wenn man zu jedem das. Buch und so, was man gelesen hat, so eine Ah, lange ja. Rezension schreibt, dann macht man das ganz gerne mal nicht. Dann kann ich dir ja mal für ein Buch eine Gastrezension zukommen lassen. Gerne, gerne, gerne. Und ich werde heute Abend noch irgendwann Reckless von Cornelia Funke anfangen. Da freue ich mich schon drauf, denn ich habe die Tintenblutsachen, habe ich immer sehr gerne gelesen und da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt drauf. Und danach habe ich hier noch Tiere essen von Jonathan Safran für liegen. Ja, das ist ein Sachbuch. Da bin ich Habe auch ich schon drüber gespannt. gelesen, wenn du das gelesen hast, dann wirst du wirklich kein Fleisch mehr essen wollen. Das ist auch gut so. Das werden wir dann sehen. So viel Fleisch esse ich aber sowieso nicht. Der ersten Roman von ihm, den habe ich damals gelesen, der hieß, glaube ich, Alles erleuchtet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den zweiten nicht sogar auch gelesen habe. Ich meine, ich hätte noch mal eins gelesen, das war dann nicht ganz so gut. Und dieses hier ist ja recht gut vertreten in der Bestsellerliste. Also da ist Hat Interesse. auch sehr gute Bewertung bei Amazon. 4,5 Sterne im Durchschnitt von, ich habe keine Ahnung, wie vielen Bewertungen. Ja, also sprachlich ist er auf jeden Fall gut. Würde Ja, mich, das stimmt, also da habe ich auch da schon interessiert reingelesen. mich dann mal deine Rezension. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das Cornelia Funke Buch, das neue, hat übrigens sehr zweigeteilte Meinung. Entweder sehr, sehr gut oder entweder, ja, na, es ist so eine Sache. Viele bewerten, sagen, es ist nicht schlecht, aber unter den Erwartungen. Viele sagen, war gut, viele sagen, ist gar nichts. Ja, da bin ich ja überrascht, dass du das hast. Das schätze ich ja, also so von der äußeren Wahrnehmung, ohne da jetzt reingelesen zu haben, würde ich das ja eher als Kinderbuch einschätzen. Nee, es ist laut Verlag, auch die Tintenblutsachen kann man auch durchaus, also es ist laut Verlag für Jugendliche und Erwachsene. Ja, kannst du mir ja dann, wenn du es gelesen hast, sagen, ob das dann jetzt doch eher für Kinder ist, dass du sagst, nee, an sich habe ich Es mich ist kein Kinderbuch, es ist entweder für Jugendliche oder für überfordert Erwachsene. gefühlt. Oder ob du sagst, nee, das ist doch durchaus anspruchsvoll genug, dass man das auch, wenn man ein bisschen älter ist, gut lesen kann. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Die Tintenblutsachen, die würde ich heute auch durchaus nochmal lesen. Kannst du mir ja dann nach im Nachgang sagen, wenn du es Ja, gelesen da gibt hast. es dann die kurzen Rezensionen. Auch von dem Todesbrut wird es demnächst mal eine Rezension geben. Ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit hier auch so in den Ferien. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich mal mit Chris ein bisschen zusammen aufnehmen kann. Ich habe gelesen, er hat die drei Sachen, die 3 Tage und die 9 Folgen jetzt auch gehört. Also dem werde ich mich dann noch mit. Das auch mal im Urlaub zu organisieren, Mensch. Ja, mit dem werde ich mich dann jetzt nach der Sendung auch nochmal in Verbindung setzen, mal gucken, ob das funktioniert. Würde ich mich freuen. Ja, das finde ich gut. Ja, und ansonsten hätten wir das dann heute auch geschafft. Fast 2 Stunden haben wir hier wieder auf dem Drug Drama Thermometer. Thermometer, Quatsch, aber egal. Heute Abend steht die Stocker Crash Challenge an und ein bisschen lesen. Ja, und wir können dann schon mal einen Ausblick für nächste Woche geben. Ja, können wir das? Weil nächste Woche werden wir doch hoffentlich wieder aufnehmen, nehme ich mal an. Also ich habe Ja. zumindest Zeit. Ja, ich auch. Und dann nehmen wir wieder am Samstag auf und dann können wir ja den großen Bound for Glory Rückblick machen. Es ist übrigens interessant zu beobachten. Als wir angefangen haben, war hier noch relativ hell. Und jetzt ist dieses Licht wirklich notwendig und alles andere im Zimmer ist wirklich sehr dunkel. Und der Himmel ist auch nicht mehr ganz so blau. Ja, ich habe jetzt hier auch so eine kleine Lampe Es angemacht. ist so richtig dunkel geworden. Wenn ich jetzt die Das Lampe war hier ja noch ausmache, ein dann ist das hier so extrem dunkel. Ich kann nichts mehr lesen. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, extrem dunkel ist es noch nicht, aber es Wie ist die Zeit deutlich vergeht. dunkler als vorhin, als wir angefangen haben. Ansonsten, ich Ja, habe ja auch wieder mein bevor wir mal zum Akt-X-Projekt Ende kommen, laufen. Das steht noch an. müsstest du mal die Abschiedsworte sprechen. Die Abschiedsworte. Ich weiß nicht, was die Abschiedsworte sind, aber ich sage einfach mal Tschüss. Das war eine sensationell gute Folge. Ich glaube, das beste Hell, das Hell in a Cell Review, das war beste Pay-Per-View seit langer Zeit. Und ich sage Palim Palim.